Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. War wieder ganz schön pünktlich. Hallo, hallo, hallo. Ja, schon wieder eine Woche rum. Oder schon wieder kein Ton? Was? Hallo, Ton? Ton? Hört ihr uns? Check. One, two. Also Ausschlag ist vorhanden. Doch, Ton geht. Also gut. Also. Ihr macht uns ganz warm. Wir hatten gestern schon das Problem, dass unser Ton nicht ging. Deswegen sind wir ein wenig sensibel. Aber anscheinend funktioniert ja alles. Ja, schon wieder eine Woche rum. Ich befinde mich hier in einem Ort mit Ausgangssperre. Ich habe die erste Woche mit Ausgangssperre hinter mir. Worte, die ich eigentlich nie sagen wollte. Ich lebe in einer Stadt mit Ausgangssperre. Früher war sowas immer Beirut oder Bagdad oder so. Ja. Wie ist denn da die Lage in Bagdad? Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. In Beirut. In Beirut räumen sie noch auf, wahrscheinlich. Eine Bombe da. Eine Explosion. Ja. Müsste man wahrscheinlich mal so eine politische Stiftung fragen. Die hat ja bestimmt Büros überall. Die wissen alles, genau. Na, die hat auf jeden Fall Büros überall. Wissen tun die nichts. Ja, so wie zum Beispiel die Friedrich-Naumann-Stiftung. Friedrich-Naumann-Stiftung ist ja die Parteistiftung von der FDP. Und ja. Mammon hat sie eben schon liebevoll RTL-Naumann-Stiftung. Genau. Okay. Ja, ich hatte in letzter Zeit halt wirklich das Gefühl bei der Naumann-Stiftung, also es gab irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendein Artikel, den hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung, der gesagt hatte, es war so ein Meinungsartikel, wo halt geschrieben wurde, dass diese Naumann-Stiftung halt überhaupt nicht auffällt außerhalb von der FDP. Und irgendwie kurz danach, ein, zwei Wochen danach, hatten sie dann plötzlich einmal diese Meinungsfreiheitsdebatte, die ich ja hier auch empfohlen habe im Stream. Ja, das war zu viel auf jeden Fall schon. Und dann hatten sie in der gleichen Woche auch noch eine Debatte über Radikalisierung und da haben sie den Hamid Abdel Samad so herum. Den hatten sie da eingeladen und das fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Der findet aus meiner Sicht viel zu selten statt. Und gilt ja auch in vielen Kreisen so als Schmuddelkind und Nestbeschmutzer für den Islam in Deutschland und so. Und das habe ich also durchweg positiv gesehen und ich war richtig guter Dinge. Ich habe echt gedacht, boah, diese Naumann-Stiftung, die hat sich das jetzt zu Herzen genommen. Die haut jetzt richtig rein. Die reißt jetzt was, ja. Und dann irgendwie eine Woche später oder so kam dann hier das. Friedrich-Naumann-Stiftung schreibt auf Twitter: Wir haben die Person Gunnar Kaiser aus gegebenem Anlass sehr intensiv überprüft und müssen zur Kenntnis nehmen, dass Herr Kaiser mit rechtspopulistischen und verschwörungstheoretischen Gedankengut arbeitet. Es ist unser Versäumnis, dass wir bei der Auswahl der Moderation einer Empfehlung gefolgt sind und seinen Hintergrund vorher nicht ausreichend geprüft haben. Das bedauern wir und werden Vorsorge treffen, dass so etwas nicht mehr passieren kann, Ausrufungszeichen schreiben. Was ist denn für ein Hintergrund, dass er Lehrer war oder was? Meine Güte, nee. Nee, das meinen sie nicht. Das meinen sie nicht und das wissen sie auch wahrscheinlich nicht. Also, oder wussten sie nicht, so wie die so einiges nicht wissen. Und, ja, offenbar wissen die nicht so viel, genau. Also zur Einschätzung kann man schon mal sagen, das, was die da darauf aufmerksam gemacht hat, ist irgendein Typ bei Twitter, der mit irgendeinem anderen Typen geschrieben hat, hier, der Kaiser war da, kennen Sie den? Und der andere meinte, nö. Und dann irgendwas, ja, und dann, das war Freitag und am Montag kam dann hier dieser Tweet. Oder diese beiden Tweets. Und damit war diese Sache dann quasi, ja, sozusagen durch. Und alle so, Bruhaha, genau. Und Vorsorge treffen, dass so etwas. Mhm. Na, und also ich meine, und mittlerweile wissen wir auch, also diese Empfehlungen, also was heißt, wir wissen, die laut dem Miloš Matoušek, diesmal habe ich mir auch seinen Namen gemerkt, der ja mit Herrn Kaiser zusammen diesen Aufruf gestartet hat, diesen Cancel Culture Aufruf, kam das von ihm. Also die hatten eigentlich diesen Miloš Matoušek angefragt und der hat gesagt, nee, ich habe keine Zeit, aber nimmt doch einfach den Gunnar für die Moderation von dieser Debatte da oder diesem Gespräch zwischen Herrn Kubicki und der Frau Vlaspöhler, wo ich halt, wie ich ja auch damals schon meinte, als ich das vorgestellt habe, dass eigentlich im Endeffekt aus meiner Sicht die Vlaspöhler da eher überflüssig war. Also das wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn Kubicki und Kaiser sich unterhalten hätten und nicht die Vlaspöhler mit dem Kubicki, aber gut. Ja, auf jeden Fall aus meiner Sicht halt völliger Quatsch, weil vor allen Dingen gerade diese Naumann-Stiftung natürlich ja auch ständig irgendwie mit Populismus und Rechten und so weiter. Und aus meiner Sicht hat halt Gunnar Kaiser gerade in diesem Bereich mit den Identitären, mit den neuen Rechten eine wesentlich fundiertere und auch impactvollere Kritik abgegeben als diese ganzen mit etlichen Personen und Geld und Zivilgesellschaft und was weiß ich nicht was ausgestatteten hier NGOs und zivilgesellschaftlichen, ne, diese ganze Clique da von Leuten, die alle öffentlich finanziert werden und alle möglichen Journalisten und diese ganzen Leute alle, deren Kritik ja immer nur daraus besteht, ja, wir haben festgestellt, die haben irgendwie eine Nähe zur AfD, pull, pull, pull, Rechtsextremismus, alles. Oder deren Kritik daraus besteht aus, ja, die haben jetzt so ein Spiel gemacht, Gaming-Kultur, bla bla bla, unterwandert, bla bla bla, hier heißt irgendwer Breivik. Ne, das ist hirnrissig, das ist überhaupt, das überzeugt niemanden. Die ganzen Leute, die sich da nicht ständig mit beschäftigen, haben sich das angeguckt und sich gefragt, hä, was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, Und richtig, ja. die feiern sich da alle als die großen Antifaschisten und so weiter und so fort. Und derjenige, der wirklich sich mit den ganzen Sachen beschäftigt, weil das ist halt eben, das widerspricht dem Dogma, was die haben. Die sind halt der festen Überzeugung, der einzige Weg, diesen Leuten beizukommen, diesem Extremismus beizukommen, ist, indem man es alles klein hält, ne? Indem man das alles verhindert. Und das ist deren Taktik, die sie anstreben. Und der Kaiser verhindert es halt nicht. Der setzt sich halt zusammen mit den Leuten, der guckt sich das genau an, der gibt es wieder, was die alles behaupten und so. Und das finden sie halt falsch. Und das finden irgendwelche random möchte gern Retter der freien Welt, irgendwelche Twitter-Linken finden das auch falsch. Und deswegen haben wir das, was wir jetzt hier haben. Also ja, den Mr. Ja, Cancel Culture ist ein Problem-Typ gecancelt. Und denjenigen, der bei YouTube wahrscheinlich als liberale Stimme die meisten Abos hat, würde ich mal sagen. Also, ich weiß nicht, wie das mit irgendwelchen Libertären ist oder so, die gucke ich mir nicht an. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Charles Krüger oder so noch mehr Abos haben bei YouTube. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der Kaiser ist ja nun wirklich jemand, der aus meiner Sicht eine sehr breite Gruppe an Personen anspricht. Also, ich habe mich schon häufiger gewundert, wie viele Leute, die ich irgendwie aus anderen Zirkeln kenne, bei Facebook oder so, Videos von dem verteilt haben, wo Ja, das also die da Unverständnis nicht. der Leute war ja auch entsprechend groß, ne? Und der Chefredakteur hat doch dann auch hinterher nochmal versucht dagegen oder ja, Ja, das das zu kommt auch erklären noch, oder so, ja. ne? Das kommt auch noch, ja, auf jeden Okay. Fall, ja. Ja, also Ja, das weißt du, auf. dann können die trotzdem das als Disclaimer machen am Anfang des Podcasts oder der Sendung halt. Weißt du, so einfach sagen, hier, wir haben festgestellt, der hat das so irgendwie oder macht damit was, Ja, oder man aber schreibt vielleicht hinten rein, wir naja, machen da war keine ja Gesinnungsprüfung mit unseren Gästen oder da war ja so. jetzt Das vor ist allen auch Dingen in auch noch nicht Ordnung. mal, da war jetzt noch nicht mal eine So. konkrete Sache überhaupt dabei. Jetzt habe ich es ja schon Ja. wieder ausgeblendet, aber das war ja nur, wir haben die Person geprüft und Ja, wir werden genau. in Zukunft sicherstellen, Ja, das ist. vollkommener Quatsch, ne, wo man alles drunter Ja. verstehen kann. Und Genau, dann genau. hatten wir hier dieses Ding mit diesem Herrn Gieser, Christoph Gieser, das ist irgendwie der Sprecher von der Naumann-Stiftung, und der ist mir in der Vergangenheit schon sehr oft sehr negativ aufgefallen, weil das auch so ein Typ ist, so ein Mr. Axt im Walde, der immer ganz genau weiß, was man tun muss und so, und irgendwelche Leute anpault. Das ist mir schon bekannt. Und auch so jemand, wo, also ich habe zum Beispiel auch mal, es war glaube ich nicht von der Naumann-Stiftung, das war von irgendwelchen Julis. Da war ich bei so einer Online-Debatte, hatte ich mir das angeguckt, mit dem Herrn Strasser von der Bundestagsabgeordnete von der FDP. Und da war auch so eine mit dabei, ich meine, die war von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die war auf jeden Fall von irgend so einem Präventionsprojekt aus Niedersachsen. Und wenn ich das richtig verstanden hatte, gehört das, glaube ich, zur Amadeo-Antonio-Stiftung, diese Trägerschaft. Und noch so ein Gewerkschaftler, da hatte ich damals auch hiervon berichtet. Und das war so, dass sie da auch wieder nur an der Oberfläche gekratzt haben, wieder nur ihre Fäden irgendwie gezogen haben, wer mit wem redet und so ein Zeug. Und hier mit diesem Kubitschek, dass es den halt gibt und den und dies und jenes und diese ganzen Verbindungen halt, wo man einfach nur sagt, der klebt an den dran und der klebt an den dran und das ist dann irgendwie die Kritik. Na, also aus meiner Sicht vollkommen, das verpufft einfach. Wenn du jemanden hast, der diese Leute halt nicht von vornherein für bescheuert hält, dann wirst du den damit nicht überzeugen können. Na, das ist total oberflächlich. Und so lief das da. Und dieser Gewerkschaftsleiter dann sogar irgendwie gemeint, Hegemonie. Also man sollte die Hegemonie ja wieder erlangen oder behalten oder so. Und das sind ja wieder so Sachen, wo bei mir halt die Alarmglocken angehen. Und da merkt man halt, das ist so deren Level. Und als ich denen dann hinterher diese Quelle verlinkt habe, auf die ja auch nicht Petri, wie heißt sie, die Chefin von der AfD? Boah. Petri hieß sie mal. Ja, nee, die Die aus Frau der Weidel, du meinst, Beil, genau, ja. ja. Wurde ja auch darauf angesprochen, auf dieser Kurs Nationaler Sozialismus war das überschrieben, wo sie da halt darauf hingewiesen hatten, dass das Programm von den ostdeutschen Landesverbänden für die Landtagswahlen da ziemlich viel sozialistische Aspekte enthalten hat, die aber dann halt nur für Deutsche sein sollten, und deswegen haben sie das Kurs Nationaler Sozialismus überschrieben gehabt. Also jetzt diese Zeitung. Und das hatte ich denen halt geschickt, weil ja da auch drin stand, dass unvorhergesagt wurde, dass halt auf dem nächsten Bundesparteitag von der AfD es da zu Zerwürfnissen kommen muss, weil es halt da diese beiden unterschiedlichen Strömungen gibt, die in zwei unterschiedliche Richtungen zerren. Und das sind alles so Zeug, das wissen diese Leute scheinbar überhaupt gar nicht. Oder ich weiß nicht, sie finden es irrelevant oder so, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wurde mir dann nur der Gieser verwiesen. Der wäre ja so ein Experte und der wüsste ja genau Bescheid und so. Und da lache ich nur drüber. Und dieses Ding hier, mittlerweile hat er mich auch geblockt jetzt seit dieser Woche. Auf jeden Fall. Sieht man hier halt für die Leute, die uns nur zuhören, hier schreibt jemand, sie hatten ja unter anderem behauptet, Gunnar Kaiser sei seit März auf den falschen Weg geraten. Bitte schauen Sie sich sein Video über Verschwörungstheorien an, in dem er beispielsweise Gates, Jepsen, Hildmann entlarvt. Habe mehr über Verschwörungstheorie gelernt als sonst wo, sagt Nee, er. nicht beispielsweise, indem er am Beispiel Ach, von am Beispiel, Gates, okay. Ja, okay. Jepsen und Hildmann entlarvt, so. Ja, alles klar. Und dann schreibt er hier, sorry, aber das Thema ist durch für mich. Und auf dieses Ding dann hier, wo nochmal drauf angesprochen wird, schreibt er, mir reicht die Beweisführung, dass du, also jetzt hier in diesem Fall hier der Benedikt Brecht kennen, der das hier nachfragt, mir reicht für die Beweisführung, dass du an der Seite mit lauter rechtsextremen und nationalkonservativen Abtreibungsgegnern gegen eine liberale Stiftung marschierst. Aber gut. Bei der Follower-Struktur, die müssen ja bedient werden. Also es ist wieder so System Don Alfonso, keine Ahnung, jeder spielt für seine Gruppe, alles ist nur Kulturkampf, keine Ahnung wie was. Ja, das ist halt, Das hört sich wie eine wenn du Stiftung an. nicht willst, dass wir gegen den bösen Nazi kämpfen, Ja. dann bist du auch eine. Ist Ja. doch ganz einfach, anders kann das ja nicht sein. Wärst du ein normaler Mensch, würdest du mit uns ja gegen den bösen Nazi kämpfen. Ja, Das ist und wirklich so dumm ja. und so einfach und so perfide. Ja, ist dann auch so einer, der dann in jedem Halbsatz irgendwie eine Verbindung erkennt zu früher oder sowas, ne? Die sonst vielleicht keiner erkennen würde. Vertreibungsgegnern, also Oder Nationalkonservativen kann sowas. ich ja noch verstehen, den Vorwurf, also jetzt nicht an den Brechtgen, aber dass ihn das jetzt stören würde. Aber was zum Teufel haben Abtreibungsgegner mit irgendwas zu tun? Also diese Leute meinen wirklich, dass Abtreibungsgegner irgendwie ihre Opposition sind oder wie speziell oder was? Vielleicht schon mal für später mit in den Topf gerührt oder so. Antifeministen, Ja, genau, genau. genau, ich Das, erinnere also das noch. passt auf jeden Fall zu der Tiefe von der Analyse, ne? Definitiv. Aber ich danke Jakob im folgenden Tweet, der das mal ganz trocken auf den Punkt bringt, was allerdings nicht von einer argumentativen Auseinandersetzung entbindet. Ja, Was mich heißt, genau, wie die selbst wenn Leute du den schon. Schwachsinn glaubst, den du behauptest, musst du erst mal was vorlegen, musst du erst mal Klar. erklären, wie du auf den Schwachsinn Klar, kommst. total. Jo. Ja, es gibt ja bei jedem im Prinzip so irgendwas, was man vielleicht ja, diesbezüglich kritisch sehen könnte oder so. Und dementsprechend hatte ich ja dann auch geschrieben, ob man nicht mal bei dem Naumann gucken sollte. Und der hatte ja auch irgendwie fragwürdige Zitate, der hat ja mal ihn vor Ja, 100 da Jahren kommen wir gelebt gleich oder noch so, zu. ne? Kommen wir gleich noch Ja, zu. okay. Habe ich auch dabei, ja. Ja, es ist Aber halt ich. auch, ich bin ein bisschen nachgestöbert und so, da findet man doch schnell was, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben auch gleich noch was davon. Auf jeden Fall Beweisführung. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, soll das jetzt Smugness sein? Ne? Weil bei diesem Typen kommt das bei mir auch immer so vor. So nach dem Motto, ich Ich bin was glaube. Besseres als du. Jedes Wort, was aus diesem Typen aus dem Mund kommt, hat irgendwie so diesen Unterton von, ja, du bist so, also, das ist eigentlich so ein kleiner Hubert, so auf jeden Fall. Das ist immer so, mir reicht die Beweisführung. Und. Ja, gut, Beweisführung hat der Brechtgen, glaube ich, oben auch benutzt. Ja, Deswegen der hat hat. er das Wort hier Ach wieder so. benutzt als Ja, Spiegel. ja. Ach so, Ja, irgendeine Art von Beweisführung, ja, okay. Alles ja. klar, ist natürlich eine, aber es ist ja trotzdem Smugness dann halt, ne? Also Was? Ja. man könnte es ja auch einfach mal beantworten. Es ist im Endeffekt einfach ausweichen. Also ich weiß jetzt nicht so genau, aber ich bin mir ganz sicher, dass das Nazis sind. Gegen eine Ne? Ich liberale weiß nicht Stiftung genau marschierst. warum und Ja. deswegen musst du mit denen im Bunde sein, wenn du Und dann das eine auch in deiner Follower Lage auch, ne? stellst. Aber das Problem ist ja eigentlich, wenn der Typ wirklich davon ausgeht, dass die alle so Nazis sind, dann sollte er ja doch erst recht seine Chance jetzt nutzen, um nicht so eine Plattitüde und Smugness zu zeigen, sondern mal wirklich zu sagen, hier, so und so bin ich drauf gekommen und das sind die Tatsachen und da. Weißt du? Aber das macht er ja nicht. Der Ja, sitzt dann einfach da und sagt so, das liegt wenn daran. du nicht für mich bist, bist du gegen mich. So. Ja, genau, das ist halt Kindergarten. die Sicht von den Ja. Leuten und dann das, was sie anstreben, was sie meinen, was das Richtige ist, ja, diese Leute sollen halt nicht stattfinden, schon gar nicht in deren Kontext irgendwo nicht mit befassen und dann meinen die dann, dass das irgendwie helfen würde. Zum Vergleich, die Naumann-Stiftung hat auf YouTube, das sehen wir auch gleich noch, die haben irgendwie um die 3000 und ein paar Abos und Gunnar Kaiser hat über 100.000 Abos mittlerweile. Jedes Video, was er hochlädt, hat nach einer Stunde schon so viele Aufrufe, wie die Naumann-Stiftung bei YouTube überhaupt Abonnenten hat. Und wenn das jetzt ein anderes Jahr wäre, dann würde ich sagen, das kann man ja nicht vergleichen, weil die Naumann-Stiftung macht ja irgendwelche Veranstaltungen und die YouTube-Leute machen halt YouTube-Videos. Aber in diesem Jahr sind die ja mit ihrem ganzen Krempel auf online gewechselt. Ne? Und deswegen ist diese Metrik halt sehr stark ausschlaggebend. Also wenn ich das in so einem Jahr, wo alle Welt erstens zu Hause hockt, sowieso YouTube guckt, wenn ich das da nicht hinkriege mit meinen politischen Videos, wo ich wirklich teilweise, also die haben ja, das sehen wir auch gleich noch zum Beispiel zum Thema Desinformation, irgendwelche Leute von diesem Stratcom da gehabt, also jetzt wirklich auch irgendwelche offiziellen Leute halt von der EU. Und wenn das niemanden interessiert, also dann macht ihr wirklich irgendwie was falsch. Also, und da würde ich mir vielleicht als Sprecher von so einer Stiftung oder als Vorsitzender von so einer Stiftung mal ernsthaft Gedanken über meine Ausrichtung machen. Also, aber wahrscheinlich wäre das nationalkonservativen und Abtreibungsgegnern Content machen, wenn das mehr Leute interessieren würde, weil es in Deutschland wahrscheinlich nur 3000 vernünftige Leute gibt. Und der Rest sind Idioten, wahrscheinlich. Oder so, keine Es gab ja auch Ahnung. einige Leute, die haben spekuliert, dass das jetzt irgendwie nur eine Masche wäre, mit der man irgendwie Aufmerksamkeit erregen wollte. Das glaube ich Nee, aber nicht das unbedingt. glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich keine Sekunde. Also dafür kenne ich diese Akteure schon zu lange. Ich dachte nur hier bei diesem Gieser, wenn er es so schreibt, so die Follower müssen ja bedient werden, so dann denkt er vielleicht auch selber, wenn er Tweets schreibt, dass so ähnlich und denkt an seine Follower, die bedient werden müssen Das oder könnte so, sogar ne? sein, ja. Also, dass der die Schere im Kopf hat, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das 30.000 Mal umdreht, weil er ja wahrscheinlich auch weiß, dass, wie schnell sich die Leute umdrehen und jeden furchtbar finden. Und früher oder später werden die Leute auch alle furchtbar finden. Also das und diese ganzen linken Heinis, auf die sie jetzt hören, die finden die sowieso schon furchtbar. Also das muss erst gar nicht mehr, das braucht erst gar nicht mehr kommen, ne? Mir reicht die Beweisführung, dass du, ja, herzlichen Glückwunsch. Ist halt Und einfach eitel. außerdem, also, und was sie halt auch gemacht haben, ist, die laden halt auch diese ganzen 0815 Heinis, die irgendwie mal ein Buch geschrieben haben, so wie die Nockhuhn, ne? Katharina Nockhuhn von der, ehemals von der Piratenpartei. Das ist eine Berufsaktivistin, die hat in den letzten Jahren, seitdem sie aus der Piratenpartei ausgeschieden ist, hat sie ihr Geld mit Aktivismus verdient, unter anderem auch gegen das Freihandelsabkommen, wo mit Amerika, wo die Naumann-Stiftung ganz stark Aktivismus oder Arbeit, politische Bildung, wie auch immer, betrieben hat, dass das stattfindet, also quasi in die andere Richtung. Und das war kein Problem, die einzuladen, damit sie da irgendwie ihre Meinung da irgendwie kundtut und das ist dann irgendwie politische Bildung oder was. Also ich meine, aus meiner Sicht kann man die auch einladen, aber wenn sie jetzt hier mit dieser Scheiße kommen, von wegen, das bedeutet alles was und man muss sich das genau überlegen und so weiter und so fort. Und das habe ich den Gieser nämlich auch gefragt, was das dann bitte bedeuten würde, dass er die Berufsaktivistin da eingeladen hat. Und daraufhin bin ich geblockt worden. Ne? Und vor allem, weißt du, so, wenn Gunnar Kaiser schon am Anfang dann gesagt hätte, nee, ich gehe nicht zu euch, ich will nicht mit euch reden, würde das heißen, ah, hier, der ist ja hier voll eingeschnappt und so richtig Nazi-böse. Aber wenn er dann sagt, hey, cool, das machen, und dann heißt es so, ah, nee, du bist ausgeladen, dann ist er trotzdem der Nazi und böse. Was ist das? Mann, das funktioniert doch so nicht. Ja, Dr. Rainer Zitelmann schreibt hier über, der Mann ist ja FDP-Mitglied und glaube ich, hat auch einen eigenen Podcast, glaube ich, oder ist auf jeden Fall ganz viel in den Medien auch präsent bei irgendwelchen anderen Podcasts und so und äußert sich meines Erachtens nach immer ganz gut, weil er ja auch häufig gerade dieses ganze Thema mit der Meinungsfreiheit, mit der Geistesfreiheit in den Mittelpunkt rückt und diese politische Korrektheit sagt, dass das auf jeden Fall thematisiert werden soll, dass das ganz vorne reingehört für die FDP. Und da rennt er bei mir natürlich absolut offene Türen ein. Und ich muss mal sagen, dieser Mann ist ja Millionär auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob er sogar Milliardär ist. Auf jeden Fall hat der Mann Geld. Und es kommt ja immer von diesen selbsternannten Sozialliberalen, kommt ja immer, die stellen das ja immer so hin, so nach dem Motto, so ja, diese ganzen Leute mit Wirtschaft und so in der FDP, die sind alle so kalt und die machen uns einen schlechten Ruf, weil Ist das ein ist kapitalistischer. alles, genau, das ist alles, ne, das ist alles hier nicht Gesellschaft und so und wir müssen ja mehr Gesellschaftspolitik und Freiheit jetzt wirklich für die in der Gesellschaft und so. Und das ist ja was, wo ich zustimmen würde. Und der Witz ist hier, der Zittelmann, der scheint das ja genauso zu sehen, weil der thematisiert nämlich genau diese Sachen mit dieser politischen Korrektheit und diesen Kram, diese gesellschaftspolitischen Sachen. Aber das ist wiederum das, was diese Leute, die sich gerne Sozialliberal nennen und meinen, man müsste irgendwie nicht so kalt sein und die ganze Zeit nur von Wirtschaft reden, diese Leute rennen da los und meinen, sie bräuchten irgendwelche Quoten oder irgendwelche Zielvereinbarungen und so, weil das ja in der Wirtschaft so gut funktioniert. Und man braucht mehr Diversität, weil das ja in der Wirtschaft so toll ist. Und irgendwie, man muss aufpassen, was die Leute sagen und so weiter und so fort. So, und nur in Pressemitteilungen reden, wie halt so Geschäftskommunikation oder so. Und nicht wie normale Menschen, wo man auch mal Scheiße sagt oder sich beschwert oder irgendwie mal ein bisschen emotional ist oder irgendwas. Nein, das muss alles ganz genau aufgebröckelt werden und rausgerattert ja, in feinster Redekunst. Na, also da ist der Zitlemann halt keiner davon. Also der ist jetzt auch keine Rampensau oder so. Aber ich finde das, also im Normalfall müssten die das, also ich finde es gut auf jeden Fall, was der Zitlemann da macht. Und die müssten es eigentlich auch gut finden, aber daran merkt man halt ganz gut, dass Ich weiß dieser leider. Selbstanspruch von denen halt nicht so richtig mit der Realität übereingeht. Und er kommentiert hier den ersten Artikel, den es gab. Das war ein Kommentar quasi auf dieses ganze Debakel in der Welt, den ich nicht gelesen habe, weil ich kein Plus-Abo habe. Aber auf jeden Fall schreibt Herr Zittelmann dazu: Peinlich für die Naumann-Stiftung, sie sollten Kubikis Buch Meinungsunfreiheit, was wir ja auch empfohlen haben, lesen. Ich sehe manches kritisch an Kaisers Position, aber hinter dem Verhalten der Naumann-Stiftung steckt Angst und diese Angst ist auch das größte Problem der FDP, kann ich dreimal unterschreiben. Wobei halt eben, ja, dass es nur Angst ist, weiß man halt nicht so richtig, weil, ja also... Bei der Naumann-Stiftung ist ja scheinbar schon, also ich habe mich auch gefragt, wenn die jetzt jeden ihrer Gäste dann im Vorfeld prüfen wollen und die haben alle so viele Videos gemacht wie der Gunnar Kaiser, dann haben sie aber eine Menge zu gucken. Ne? Also ich ja, glaub, das es wurde ja auch sofort auch alles verteilt. So. Und das wurde ja auch von FDP-Mitgliedern alles verteilt. Ne? Ich musste da, also meine Leistung, was ich mir ankreide, ich habe eigentlich damit angefangen. Also dieses, vor allen Dingen sein Video gegen die identitäre Bewegung, das hatte ich sofort rausgeschickt und das hatte ja, glaube ich, am selben Abend noch der Benedikt Rechtgen sich komplett aus seinem Twitch-Kanal durchgeguckt mit den Leuten. Der hat zwar ja auch nicht so viel Zuschauer wie wir hier, aber muss ich auch mal angeben. Aber ja, das war schon gut und dann hatten die Leute das auf jeden Fall, das wurde dann immer mächtig verteilt und die ganzen anderen Videos auch, dieses gegen den gegen diese ganzen Gates und so Sachen da vom Jepsen, das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Das hatte ich auch erst diese Woche dann kennengelernt. Ja, also da hat so einiges da im Angebot, wo diese Naumann-Stiftung da, ja, also wenn sie wirklich ein Problem mit ihm hätten, dann eher, dass sie da ablassen sollten in seiner Anwesenheit, also sich in Grund und Boden schämen sollten für diese Mittel, die sie da zur Verfügung haben und was sie daraus machen, verglichen mit einem Typen, der das in seiner Freizeit angefangen hat. Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass diese Stiftungen häufig auch für ältere Parteimitglieder, für ja, ehemalige ja, Endlagerungen und so weiter sind, dass sie dann noch eine Stelle haben. Wenn sie dann das ist korrekt, sind. Ja. Das ist definitiv so. Da ist er ja. Der hat da abgeschnitten, ne? Ist mir aufgefallen. Ja, der hat da abgeschnitten, aber das... Keine Ahnung, mir hat das schon gereicht, was ich gelesen habe. Werbetrick. Und ich werde jetzt da auch nicht draus vorlesen, komplett oder auszugsweise oder so. Es geht eigentlich nur darum, also ja, das ist dann hier die Erwiderung, die Tage später dann kam, nachdem halt tagelang die Leute gesagt haben, so, nee, ihr müsst euch jetzt mal dazu äußern, hat sich hier der scheinbar jetzt mittlerweile Vorsitzende von der Naumann-Stiftung, ich dachte eigentlich noch, das wäre der. Ich dachte, es wäre ein anderer. Name fällt mir jetzt auch. Gerhard hieß er, glaube ich. Ne? Wolfgang Gerhard, dachte ich, wäre der Chef davon. Aber ist wahrscheinlich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hier Karl-Heinz Paquet. Der hat dann hier darauf geantwortet. Es geht dann erstmal los mit, ja, das ist ja super toll, dass ihr mit diesem Meinungsbeitrag diese Debatte hier angestoßen habt, wo ich mir schon denke, so, wer bedankst du dich jetzt dafür, dass du jetzt dich nicht drauf berufen kannst, dass nur Tichys Einblick sich darüber beschwert oder so. Ne? Das waren nämlich so die ersten Reaktionen auf dieses ganze Zeug. Ja, ist ja nur Tichys Einblick und irgendwelche. Ne? Nachdem man erstmal reagiert auf irgendwen bei Twitter und da seinen Kram raushaut von wegen, nie, wir müssen uns jetzt distanzieren von dem, war es dann plötzlich irgendwie, wir sind uns jetzt zu fein, weil es ist nur Tichys Einblick, was sich beschwert. Die haben sogar, auf Tichys Einblick war sogar ein Tweet von mir verlinkt. Ja, auf jeden Fall das ja, und dann schreibt er jetzt hier halt eben, was sie daran stört und was sie daran stört, ist halt eben, dass der Kaiser, oder das ist das, was sie sich jetzt rausgesucht haben, hier als Vorwand oder so, keine Ahnung, man kann es nicht genau bestimmen, ob sie es von Anfang an hatten, ich glaube eher nicht, weil wenn sie es von Anfang an gehabt hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich einfach geschrieben und fertig wäre es gewesen, aber nee, so hat das dann fast eine Woche gedauert, bis dieses hier kam und was sie sich jetzt hier rausgezogen haben, war, dass er irgendwie bei Sputnik oder so gewesen ist und da im Endeffekt das wiederholt hat, was wir hier praktisch jede Woche sagen, nämlich diese Sache mit der Desinformation von im Kalten Krieg, dass es ja da diesen Defektor gab oder mehrere, aber ganz bekannt ist ja der Juri davon, der von diesen verschiedenen Stadien da geschrieben hat, die Unterwanderung, ideologische Unterwanderung von den von Sowjetrussland da bewirken sollte, um den Feind dann halt mit der eigenen Ideologie anzustecken. Und das war im Endeffekt das, was Herr Kaiser in diesem Stream wiedergegeben hat und hat das dann halt verbunden mit mit der Klimapolitik zum einen und zum anderen mit den Corona-Maßnahmen. Und was Sie jetzt hier daraus gelesen haben oder daraus gemacht haben, ist, dass Herr Kaiser sowohl diesen Klimakram als auch den Corona-Kram praktisch für nicht existent und eine Verschwörung hält, was allerdings daraus sich überhaupt nicht ergibt, sondern und ich glaube, ich gehe dann schon mal zum nächsten. Das hier ist ein Interview mit der Frau Teuteberg aus der FAZ. Das ist heute, glaube ich, erschienen. Und hier sagt sie unter anderem dieses, was ich hier schon mal hervorgehoben habe: Wenn jetzt viele Corona nutzen, um auf die Marktwirtschaft einzuschlagen, dann befeuern sie nur die antikapitalistischen Ressentiments, die sie vorher schon gepflegt haben. Die Sehnsucht nach Plan und Staatswirtschaft haben einige lange vor Covid-19 bedient. Und Der Schwab oder so. das ist eine absolute Tatsache, ne? Das begleiten wir hier seit einer halben Ewigkeit. Das haben wir letztes Jahr gesehen bei diesen ganzen Fridays for Future Sachen. Das kommt nicht von irgendwelchen Russen oder irgendwelchen, keine Ahnung, Verschwörungstheoretikern von rechts, sondern das kommt aus den Mündern von diesen Leuten raus, von Frau Neubauer, die irgendwas mit Systemwechsel sagt, und diesen ganzen anderen von der grünen Jugend, die irgendwas mit Systemwechsel sagen, ohne zu sagen, was das genau bedeuten soll, und sich dann irgendwie bei Twitter linksextrem nennen und solche Sachen und die ganze Zeit von ihrer Radikalität faseln, wegen diesen Sachen, weil man das einfach nur wahrnimmt, was diese Akteure alle sagen, weil das ist was ganz offensichtlich ist, was man überall sehen kann, was überall geschrieben wird, wo man überhaupt sich nicht auf irgendjemanden verlassen muss, der einfach nur dahergelaufen kommt, irgendwas behauptet. Das muss man gar nicht tun. Ne? Ich meine, das ist wirklich lange etabliert und für jeden sichtbar. Ne? Wie man ja hier auch sieht, die Frau Teuteberg hat das natürlich auch gemerkt, weil das jeder bemerkt, der sich im Moment in irgendeiner Art und Weise mit diesen politischen Dingen beschäftigt. Das drängt sich geradezu auf und sagt: Hallo, hallo, hallo, hier, nimm mich wahr, nimm mich ernst. Ne? Also da gibt es wirklich überhaupt nichts dran zu beanstanden an dieser Diagnose, dass diese Leute das schon die ganze Zeit fordern. Und dann, ja, also halt Desinformationskampagnen, und daraus wird dann hier halt eben gemacht, dass das ja dann eine Verschwörungstheorie wäre, dass man sagt, dass irgendwelche Leute darauf lauern, auf solche Krisen, und die dann sich zunutze zu machen. Das wird hier halt eben umgewandelt in: Er sagt ja, das würde alles nicht existieren, das wären quasi gar keine Probleme, sondern das wäre ja nur, um diese Umwerfung zu machen. Und das ergibt sich halt nicht. Das eine ergibt sich nicht aus dem anderen. Das ist eure Leseart dann davon, die ist falsch. Und das ist dann wiederum die Verleumdung, das so hinzudrehen, als wäre das die einzig wahre Leseart davon, von dieser Sache. Und was ich hier unglaublich Ja, kommt mir witzig vor wie ein finde, bisschen wie eine Ersatzhandlung für ein richtiges Argument. So. na, also das ist hier der YouTube-Kanal von denen. Hier sieht man es auch nochmal, aktuell sind es 3680 Abonnenten hier bei denen. Und die haben dann hier so Videos wie: Desinformation, wie widerstandsfähig ist die Demokratie, wahrscheinlich deutsche Gesellschaft. Na, das war ja das Video, was ich vorhin schon angesprochen hatte, mit den Leuten von diesem Stratcom. Und ja, also die erklären uns hier Desinformation von heute und dass die Russen uns hier alle verarschen wollen und so ein Zeug. Und dann hast du hier einen historischen Fakt, ne? Also das ist ja eine Tatsache, dass die Leute im Kalten Krieg diese Sachen vorhatten und das so geplant haben. Also jetzt nicht Corona und alles, aber halt eben diese verschiedenen Stadien, und dass sie halt eben versuchen wollten, die westlichen Gesellschaften halt mit ihrer Ideologie anzustecken und schwach zu machen. Und das ist ja im Prinzip das, was diese Desinformationskampagnen tun und was sie ja heute im Endeffekt auch tun. Aber hier ist es jetzt plötzlich vom Kaiser, soll das jetzt plötzlich bedeuten, dass Corona nicht existiert, und selber macht man irgendwelche hier mit 215 Aufrufen, ne, Hangouts mit den Leuten, die da Experten für sind und die das für die EU uns hier abschirmen sollen gegen den bösen Russen von heute. Also da platzt mir echt der Schädel, wenn ich sowas sehe. Meine Fresse, ey. Oder wie seht ihr das? Ich muss mal Ja, es kurz sind die ruhig sein. Lustgruppe. Ja, vor allem, wenn man überlegt, wie viel Geld so eine politische, also so eine Parteistiftung jedes Jahr in die Hand gedrückt bekommt, um ihren Scheiß zu machen. Also ist ja auch noch so eine Sache. Der Herr Kaiser hat da nicht irgendwie den Steuerzahler in der Hinterhand, der ihm für so einen Blödsinn wie hier das auch noch Geld gibt. Noch zusätzlich so kann man über Kaiser denken und sagen, was man will, so kann von ihm halten, was man will. Aber der Typ wirkt halt souverän, weil es eine Einzelperson ist und nicht wie hier jetzt zum Beispiel Friedrich-Naumann-Stiftung so ein Board von Leuten. So, auch da gibt es aber verschiedene Leute, die Verschiedenes als souverän betrachten würden. Manche würden sagen, so eine Einzelperson mit ihren Fehlern und Fehlentscheidungen und seltsamen Videos, die sie macht, die halt von ihr selbst überprüft werden, ist souverän, weil es viel echter und nah an der Realität so von der Person halt organisch entsteht. Aber andererseits würden auch andere Leute sagen, dass so ein Komitee halt viel besser etwas entscheiden kann und damit souveräner ist. Also ist dann eigentlich da die Frage von, beide Seiten wollen genau dasselbe haben, so jemanden zuhören, dem man vertrauen kann. Aber auf wen man das liegt, legen will, so das Vertrauen, das kommt halt drauf an. Und genauso wie jetzt Gunnar Kaiser zum Beispiel seltsam drauf wäre, wenn er sagen würde, hier so eine Stiftung, der kann man nicht vertrauen, die ist schwach, ne, schwachsinnig, dumm. So ist genauso auch, wenn die sagen, ja, so eine Einzelperson, so Gunnar Kaiser, der ist rechts und nee, der ist dämlich. So, reden sollte man trotzdem miteinander. Ja, Friedrich Naumann Stiftung. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich meine, der Kaiser, da kann man ja auch zuhören, was er für eine Meinung hat und so. Ja, das meine ich Ja, ja. das ist keiner, der jetzt irgendwie auf Leute schimpft oder irgendwelchen was Schlechtes wünscht oder sonst irgendwas. Selbst wenn er da so angehaucht wäre, dann müsste man immer noch mal sagen, wo denn jetzt das Negative ist, wo denn jetzt der böse Wille ist bei ihm und so weiter. Finde ich ziemlich nervig, sowas. Ja, und wenn du so ein Komitee hast, weißt du, all diese Leute hier, die sind, ich kenne sie gar nicht, weißt du, ich will sie auch nicht schlecht reden, aber weißt du, ich kann mir schon vorstellen, wenn einer von denen irgendwie sagt, hey, ich könnte doch eigentlich mal mit Gunnar Kaiser einfach mal rausgehen und reden und einfach mal mit ihm so ein bisschen halt quatschen drüber und dann sage ich euch, da gebe ich euch wieder was Loses. Würden die ja von der Stiftung das auch nicht wollen, weil sie sich ja kollektivistisch Ja, als muss man mit jedem so eine Gesinnungsprüfung machen, nur weil er jetzt, ja, weil ja, man ihn scheinbar nicht schon. kennt oder so, weiß ich nicht Ja, genau. Kann naja, man ja auf doch, sich das zukommen ist ja lassen, ne? offenbar ist das ja so, dass man das muss. Also, Ja, offensichtlich ist das so, ja. ja. Sonst kriegst du dann hinterher von Twitter irgendwie den Ja, auf Einwand jeden und gesagt, Fall. irgendwie, ne, Also, der gar Grund, nichts oder warum so. die ja jetzt natürlich hier mit Russland ankommen, ist natürlich nicht wegen dem Juri oder so. Ne? Der Grund, warum die mit Russland ankommen, ist wegen der US-Wahl und diesen vier Fake News, die da vorher gewesen sind. Ne? Also, und das ist aus meiner Sicht halt eben, das ist schon wieder eine Desinformationskampagne, wo die eigentlich drauf reingefallen sind. Dass das alles unglaublich wichtig und bedeutend ist und so. Das ist ja im Prinzip dieses Ding, wo ja im Endeffekt nichts bei rumgekommen ist. Die haben 4 Jahre lang haben sie das behauptet, dass die Wahl wäre geklaut und das also jetzt nicht die Naumann-Stiftung, sondern in Amerika halt die Medien und so und die Demokraten. Und ne, da sind sie da im Dreieck gesprungen und haben die ganze Zeit behauptet, dass hier haben sie auch gleich mal Like-Dislike ausgeblendet, wenn ich das richtig sehe. Und auf jeden Fall, ne, das war ja in großen Teilen auch, ich hatte jetzt auch dieses Buch gelesen, was Ebe auch schon empfohlen hatte, hier das Hate Inc. von dem Matt Taibbi. Da zeigt er ja das auch ganz, ganz gut, dass es im Endeffekt auch für wirtschaftliche Interessen gewesen ist, also von den Verlagshäusern, dass sie mit dieser Russland-Story halt jede Menge Zuschauer binden konnten, die das dann halt alles natürlich wissen wollten, wie jetzt Amerika da unterwandert ist halt und was da alles los ist und so und was jetzt Trump mit den, wie er da jetzt in Verbindung zu Russland irgendwie steht. Und da ist ja überhaupt nichts bei rausgekommen. Das war kompletter Sturm im Wasserglas mit gar nichts, wo irgendwelche Leute da Geld dran verdient haben. Und ja, wir sind jetzt hier im Jahr 2021 fast und die haben es alle noch nicht mitgekriegt in Deutschland. Und das ist im Endeffekt die Desinformationskampagne, so, ne? Die sind da drauf angesprungen, auf diesen ganzen Kram, wo überhaupt nichts dahinter gesteckt hat. Man sollte ja schon irgendwie Background-Checks machen zu den Leuten, die man einlädt. Das ist schon okay, das ist kein Problem. Aber weißt du, dass dann gesagt wird, hier, weißt du was, wir sind einerseits so richtig freiheitlich, aber gleichzeitig gehen wir so richtig autoritär vor und sagen, nee, mit dir reden wir Ja, so sehen die nicht. das ja nicht. Das haben wir jetzt gemerkt, wie die das sehen. Die haben das so, die sehen das so, wir sind hier die Autoritäten, ne, für die Freiheit und wir können ja jetzt nicht irgendwelche Leute hier adeln mit unserer, mit unserem Ritterschlag des Freiheitlichen und deswegen müssen wir uns halt distanzieren und müssen wir halt aufpassen, dass niemand hier, kein Schmuddelkind irgendwie hier bei uns ist. Weil Gott bewahre, dass die 100.000 Leute von Gunnar Kaiser irgendwo Gunnar Kaiser eingeben und sich nachher ein Naumann-Stiftung-Video angucken müssen. Das wäre ja grauenvoll. Also die können auch eigentlich mit Gunnar Kaiser eben das Video doch machen, damit es halt ihnen selbst auch irgendwie was nützt, weißt du? Also die können auch eine Haben Sie Plattform das denn werden, die offline allen gestellt oder Leuten einen was? Platz gibt. Ist das denn offline gestellt worden oder was? Nee, ne? Nee, das Video gibt es noch, aber in dem Video hat ja Kaiser auch eigentlich nichts groß gemacht. Er hat ja nur diese Eben. Debatte da zwischen der Flassbürler und dem Kubicki da moderiert. Also das ist ja noch nicht mal so, dass er dem Ganzen irgendwie groß seinen Stempel aufgedrückt hätte oder so. Also ich glaube nicht, dass es gelöscht ist. Ich meine, wir können ja mal gucken. Das war ja, ist ja noch nicht lange her, ja. Nee, da ist es noch hier. Ja gut, es ging ja auch um andere Dinge, ne? Oder um andere angeblich Und Rechtsäußerungen, guck ne? mal, Was da jetzt 500 von Gunnar Aufrufe, worden wenn du ist. mal das mal im Vergleich mit dem ganzen anderen Kram, was wir Die hier sind so einfach fahren, mal ne? doppelt oder dreifach so viel, ja. Na, hier ist Weil, noch ein bisschen so. was. Ja. 400. Voll ärgerlich, ne? Dass man ausgerechnet den jetzt ziemlich absägen muss. Doofe Stiftung. Aber die hauen auch richtig häufig Videos raus, wow. Also jeden Tag so Ja, drei, vier. die machen Aber das auch erst neuerlich, hauptberuflich, ne? ne? Die machen Ja. das hauptberuflich und dieses Jahr ist halt Corona. Ja, da machen sie halt keine Vor-Ort-Geschichten und deswegen. Ah, verstehe. Ja, deswegen ist es dann halt extra, ne? Desinformation, ja. Aber verbreitet ihr gar nicht. Nö, kein bisschen. Seid ihr Man nicht für anfällig? könnte halt echt interessante Videos machen, eben mit Leuten, denen man nicht zustimmt, eben weil man ihnen nicht zustimmt. Ja, stellt Aber euch mal vor, was wir alleine machen könnten, wenn wir die ganze Woche Zeit hätten, richtig nachzuforschen für Sachen und nicht nur mal eben ein paar Quellen sammeln und am Sonntag herzeigen und ein bisschen rumstottern. Also, ja. Und trotzdem, ja. weißt du, würde ich jetzt irgendwo nicht sagen, keine Ahnung, man sollte jetzt Gunnar Kaiser canceln. Also, Ja, das ist, glaube ich, selbstredend, würde ich mal behaupten. Ja, und hier haben wir jetzt die. Ja, wir lösen es mal nicht auf, wir machen es mal so wie hier, auch wenn wir es gerade eben schon angesprochen hatten. Hier schreibt der Marco, habe mich doch intensiver mit Gunnar Kaiser beschäftigt, bin erschüttert, er verkauft sich als liberal, scheint aber eher als Kolonialist, Imperialist, Nationalist und Sozialdarwinist zu sein. Hier mal fünf exemplarische Zitate. Ich bin ein Nationalist, weil ich will, dass die Arbeiterklasse ihren Einfluss im Volk stärkt und dass Ich das bin nationalsozial. Nationalsozial, okay, ja, dass das deutsche Volk seinen Einfluss auf der Erdkugel ausdehnt. Ich freue mich, von allen Seiten der Staats- und Nationalsozialismus wächst. Ein Sozialismus nach parteidogmatisch, nicht parteidogmatischen Sinnes, sondern als moralische Verpflichtung und gemeinsame Lebenshaftbarkeit des ganzen Volkes muss in uns wirksam sein. Die Geschichte muss fortfahren, Nationen zu zerstören. Wir dürfen uns nicht davor scheuen, Polen, denen Swahili, Suaheli, Swahili, ja, Chinesen. Chinesen nach Kräften zu entnationalisieren. Wir brauchen endlich einen regierungsfähigen Sozialismus. Ein solcher Sozialismus muss deutschnational sein. Ich finde es absolut richtig, dass sich also jetzt sind die Zitate vorbei und schreibt Marco, ich finde es absolut richtig, dass sich die Friedrich-Naumann-Stiftung von einer fragwürdigen Person distanziert. Diese Zitate sind übrigens nicht von Gunnar Kaiser, sondern von Friedrich Naumann. Ja, liebe Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, wann benennt ihr euch endlich um? Das sollte man sich da In die auch Gunnar-Kaiser-Stiftung. fragen. Ja, genau, in die Ja. Gunnar-Kaiser-Stiftung. Ja, aber mal distanzieren wäre mal angebracht, finde ich, ne? Von den Dauern. So Ja. komische Kolonialisten. Das ist aber echt wunderbares Framing so von dem Typen gewesen. Das ist Jo. klasse. Mit so einem Aufhänger Leute reinholen, dann so Zitate raushauen und dann zum Schluss sagen: Aha, eigentlich war das nicht der, das war der Typ da. Das war der Neumann, Alter. Ja, nur dass hier diese Wortwahl von wegen Volk und Nation, Ja. deutschnational und sowas, das ist sowieso nicht Gunnar Kaisers Art, würde ich mal sagen. Ja, aber Ja, das war fand es ich schon doch immer auffällig, aber nicht. gut, Schon, ja, aber nicht trotzdem in so einem mitgemacht. Zusammenhang und nicht in dieser Art, nee. Ja. So, ist ja niemand, der den nicht kennt. Nur die meisten von diesen Leuten scheinen den ja scheinbar nicht zu kennen. Ja. Es ist überhaupt nicht schlimm, aber Was nicht hier toll. parallel passiert, ne? Hier die Frau Jasper Winter schreibt: Ich freue mich sehr, künftig Mitglied des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung, also als Mitglied des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung wirken zu können. Gerade in Zeiten, in denen Autoritarismus und Kollektivismus weltweit Konjunktur erfahren, Das braucht habe es ich nicht so starke Verbündete der gesehen. Freiheit, die für sie werben und die auch Genau. konsequent dafür eintreten, die Verantwortung wahrzunehmen, die mit ihr einhergeht. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit tut das seit ihrer Gründung. Sie leistet eine gigantische Bildungsarbeit und ist eine wichtige Institution des organisierten Liberalismus. Schreibt die Frau Jasper Winter, die diesen grauenvollen Feminismusantrag von einem Jahr, oder ist schon wieder 2 Jahre her, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir auch intensiv darüber berichtet, wo so schlaue Dinge drin standen, wie man braucht geschlechtergetrennten Matheunterricht, damit die Boah, klasse, Frauen ja, da. das macht es auf jeden Ja. Fall. Ist doch egal, wenn meine Frau bereit ist, eine Karriere zu machen, dann macht die das auch. Ja, Ja. und das ist die Dame, die sich über erstarkten Autoritarismus und Kollektivismus beschwert, eine Feministin. Ja, guck mal, das Ding ist, Klingt jedenfalls gut, ich kann dir genau erklären, wie sie das meint. Sie konnotiert ne? Autoritarismus und Kollektivismus nur nach dem, dass es halt ihr nicht zustimmt. Das ist dann der Kollektivismus, der Autoritarismus. Wenn sie es selbst macht, ist das Mittel zum Zweck und es lohnt sich. Und das ist überhaupt nicht autoritär oder selbst wenn es das ist, ist schon okay. Also es ist einfach so, dass sie halt dieselbe Rechnung halt eben sich selbst ermöglicht, zu sagen, okay, dass der Zweck heiligt die Mittel, aber wer anderen das eben nicht sieht und dann auch sozusagen prinzipiell zu handeln versucht, aber gleichzeitig so prinzipienlos halt so ist und so sowas behauptet wie ja, geschlechtergetrennter Matheunterricht ist gut. Also, was ist das? Uff. Ja, auf jeden Fall, Lemau. Ja. Also ist Friedrich Naumann Stiftung jetzt in der so in die Richtung gehend wie Antonio Amadeo Stiftung? Es wurde schon gescherzt bei Twitter, dass die mal fusionieren sollten. Ja, Einfach wie nah sind die zusammen? ja, ich glaube, bisher waren da jetzt, und also ich habe ja auch nicht viele Videos von denen gesehen. Die meisten Themen interessieren mich schon alleine nicht. Ja, und das war halt auch noch so ein Knaller, der dann da irgendwie losging. Die hatten jetzt schon vor ein paar Wochen dieses Ding hier gestartet. Also was heißt die? Also bestimmte Leute, FDP-Mitglieder. Man weiß nicht genau, wer dazugehört. Man weiß nur von einer Person das sicher. Und zwar ist das diese Dame, die bei Twitter unter dem Handle Höllenaufsicht geschrieben hatte. Die hat diese Woche ihren Account gelöscht, kurz nachdem dieses Video da hochgegangen ist, ein paar Stunden später. Und ja, ich weiß halt, dass die für eine Fraktion arbeitet von der FDP und früher Radiomoderatorin war bis Anfang dieses Jahres. Und die hat dieses Video hier auch eingesprochen und dieses Video ist halt auch richtig wie so ein Verschwörungs-Alles gehört mit allem zusammen Video aufgebaut. Ich weiß nicht, ob die das wissen, ob das ein Stilmittel ist, ob das ironisch witzig irgendwie sein soll oder so. Es wirkt auf jeden Fall ja verstörend auf mich. Und ja, sie haben ja halt auch aus dem Sputnik-Ding halt zwei, drei Sachen rausgesucht. Währenddessen blenden sie irgendwas anderes ein, was dann irgendwie suggerieren soll, dass halt eben, ja, Gunnar Kaiser sagt, dass es kein Corona gibt oder so, was er aber nicht sagt. Er sagt nicht, dass es kein Corona gibt. Das ist wieder nur dieses Ding, wo wir eben schon drüber gesprochen hatten, dass er halt eben diesen Zusammenhang sieht von den Leuten, die ganze Zeit ihre Dinge fordern. Und das tun sie auch. Und das tun alle möglichen Akteure. Das hatte bei Twitter jetzt auch jemand geschrieben und das stimmt ja auch absolut. Das haben wir ja auch anfangs festgestellt. Eine von den ersten Sachen, die ja überhaupt gekommen sind mit diesem Corona-Ding, das war damals dieses bayerische Rundfunk-Feature, wo sie da irgendwie meinten, das wäre ja alles nur halb so wild, aber die böse, böse AfD sagt jetzt, man müsste die Grenzen schließen. Ne? Und das sagen sie ja sowieso immer, hieß es da damals auch, und das stimmt ja auch, das sagen sie auch immer. Und diese ganzen anderen Leute meinen alle, man muss den Kapitalismus überwinden und so, und das sagen sie auch immer. Ne? Und das ist alles, was Gunnar Kaiser gesagt hat, dass solche Leute, die das erzählen, und er hat halt eben sie und die gesagt, und das wird hier in diesem Video irgendwie, oh, er sagt sie und die, wer ist denn da mit wohl gemeint? So hingedreht halt, ne? Ja, also. Ziemlicher Reinfall, würde ich mal sagen. Ziemlich widerwärtig. Und ich habe halt auch gemerkt, es hat aus meiner Blase halt von vernünftigen, netten FDP-Mitgliedern und so hat das ganz viele Leute, die haben das auch geschluckt, ne? Die haben das nur gesehen, dieses manipulativ gemachte Ding und haben dann irgendwie geschrieben, so, ja, ich wusste ja gar nicht, wer das ist, dieser Kaiser, aber er ist so total furchtbar so. Und wenn ich sowas sehe, also da zieht es mir einfach die Schuhe aus, ne? Also das ist Verleumdungskampagne hier. Und das sind diese Leute, die dann hier meinen, irgendwie sie retten den Liberalismus vor diesen ganzen bösen Benedikt Brechtkens und was weiß ich nicht, was für Leuten. Und also unglaublich. Ich meine, gut, ja, kommen wir auch gleich noch zu, warum es mich eigentlich nicht wundern sollte, aber es wundert mich trotzdem. Ja, Operation Heuss. Und diese Operation Heuss haben sie sich wohl, wenn ich mich da richtig erinnere, haben sie sich das abgeguckt von diesem Lincoln Project. Das war ja dieses Ding in Amerika, da was irgendwie gegen Trump gemeckert hat und was ja unter anderem auch, das hatten wir ja auch in der Sendung, die Anwälte von Trump angeschrieben hat und die unter Druck gesetzt hat und so mit irgendwelchen fiesen Mitteln da probiert hat, dass sie ihn nicht vertreten. Und ja, also solche Vorbilder nimmt man sich da und fühlt sich irgendwie moralisch erhaben über andere Leute. Absoluter Reinfall. Also ich hoffe, das ist diesen Leuten hier klar, dass sie sich da total ruiniert haben. Also Politik ist nichts für euch, sage ich euch einfach mal. Glaube ich nicht, dass Ihnen das ganz klar ist. Aber gut. Ja, ich hoffe es ja auch nur. Ich sage ja nicht, ich glaube das. Ich sage nur, ich hoffe das. Don Alfonso schreibt, die U-Bootuisierte FDP ist mit dem Zulassen von Operation Heuss, also dem, was wir gerade gesehen haben, gerade dabei, viele Fehler der Piraten nachzumachen. Nie auf keinen Fall Social Media in die Hände von Leuten geben, die man nicht wirklich gut kennt und immer daran denken, so wie sie heute über andere herziehen, ziehen sie auch bald über eure Leute her, die sie nicht mehr brauchen. Die Leute, die damals die Piraten nach maximalem Schaden und internen Vergraulung verlassen oder verließen, sind heute fast alle bei den Linken. Da ist man dankbar für den Ruin der Konkurrenz. Als FDP würde mir das zu denken geben, aber was weiß ich schon. Aber eins weiß ich, wenn Mitglieder und Mitarbeiter einer Partei auf eine Diskreditierung anderer angelegter Aktionen mit einem Twitter-Account und Impressum starten, hat das mit Anführungsstrichen Liberalen nichts mehr zu tun. Das Fiese daran, sollte man als Journalist über eine Operation mit dem Namen Heuss schreiben, mit nachweislicher Beteiligung von FDPlern, dann trifft das immer die Partei mehr. Die kennt jeder. Die gilt dann als Intrigantenstadel, so heißt das Wort. Und dem einen oder anderen Autor käme das gelegen. Und das ist absolut richtige Analyse von Don Alfonso, die ich nur absolut unterschreiben kann. Und das führt uns halt auch zu dem Punkt, wo ich gerade schon angedeutet habe, dass es mich eigentlich nicht wundern sollte. Und jetzt greifen wir in die Geschichte. Ich habe es eigentlich schon ein paar Mal, ich weiß gar nicht, haben wir es als Weltraumaffen überhaupt schon mal besprochen? Ich habe es auf jeden Fall damals ganz in Urzeiten, als es noch dieses andere Ding gab, dieses Ja, wir haben Gamergate. schon öfter darauf hingewiesen, Ja. dass es eine gewisse Parallelität zwischen den Ereignissen gibt und Ähnlichkeiten auch zwischen den von Narzissmus befallenen Personen, die da Triebfedern sind und so. Genau, und zwar damals im Jahr 2014, da gab es ja dieses Zerwürfnis in der Piratenpartei. Das Ganze fing an nach dem Bundestagswahlkampf 2013, der ja nicht so gut ausgegangen ist, ne, mit, ich glaube, 2,2% oder so im Durchschnitt bundesweit im Endergebnis und also weit entfernt vom Einzug in den Bundestag. Und dann gab es im Oktober, war es, glaube ich, gab es den Bundesparteitag in Hameln, nicht Hameln, in Bremen, genau, in Bremen. Und da bin ich dann nämlich auch da gewesen in Bremen. Das ist ja von mir aus nicht so weit weg. Und ja, da haben sie ja einen neuen Vorstand gewählt, der ja später zur FDP gegangen ist, den haben sie da verabschiedet, wie hieß er nochmal, aus Berlin. Ich habe gerade nur sein Bild vor mir. Aber auf jeden Fall, ja, der Vorsitzende halt von der Piratenpartei, der mittlerweile im Abgeordnetenhaus sitzt für die FDP, dessen Name mir gerade nicht einfällt, den hatten sie da verabschiedet, auch ganz unzeremoniell, und haben einen neuen Vorstand gewählt. Dieser neue Vorstand bestand aus ein paar richtig alten Hasen, die seit Beginn der Piratenpartei da drin waren, und halt auch so ein paar Jüngeren. Und schon nach ein paar Wochen habe ich halt von dem, also ich war damals ja auch noch Mitglied in der Piratenpartei, und hatte ich da damals von jemandem, der ziemlich gut vernetzt war in dieser Bundespartei hier bei mir aus Hannover, erfahren, dass es da richtig Stress gibt die ganze Zeit über alle möglichen Dinge. Und dann gab es da so ein paar Zankäpfel mit diesen ganzen Bombergate und wo da die Anne Helm, die ja mittlerweile für die Linkspartei im Abgeordnetenhaus in Berlin sitzt, da so eine Femenaktion irgendwie gemacht hat, wo sie blank gezogen hat und sich irgendwie auf den Körper geschrieben hat: Bomber Harris, do it again. Halt mit Dresden und der Bombardierung von Dresden. Dieser Bomber Harris war ja irgendwie dieser Air Force-Chef im Zweiten Weltkrieg, und halt so eine geschmacklose Aktion. Und das war ja damals so ein Ding, wo also dieser Teil der alten Hasen von dem Vorstand gesagt hat, das geht gar nicht, wir distanzieren uns davon, und dieser Teil der Jüngeren, dieser Teil der weiblichen, da von dem Vorstand der Piratenpartei, hat halt eben gemeint: Rechtsextremismus, bla bla bla, das ist alles hier Antifa und so, das müssen wir alles unterstützen. Und ja, das gab halt richtig Zank und hat halt dazu geführt, dass im Endeffekt dann diese vernünftigen Leute da in dem Vorstand gesagt haben: Wir können mit euch nicht mehr arbeiten, das heißt, wir können nicht mehr arbeiten, das heißt, wir treten alle zurück. Und dann gab es einen kommissarischen Bundesvorstand erstmal, und dann gab es Neuwahlen. Dann musste es halt Neuwahlen geben für den Bundesvorstand, weil so eine Partei natürlich nicht ohne Vorstand sein kann. Und da gab es dann ein Hin und Her, zu dem ich mich nicht nur gerüchtemäßig äußern kann. Gerüchtemäßig ist es so, dass es wohl angeblich so war, dass es ein Angebot gab, diesen Sonderparteitag in Frankfurt stattfinden zu lassen. Und dieselben Gerüchte besagen halt eben, dass sie das dann lieber nach Halle an der Saale gepackt haben, wo es dann im Endeffekt war, um es in die Nähe von Berlin zu rücken, weil natürlich dieser Berliner Piratenpartei-Landesverband natürlich gerade bei diesen Leuten, die jetzt da, also diese jüngeren Leute, oder sagen wir mal die Progressiven, weil das sieht man ja schon eingeblendet, dass das auch dieses Wort ist, was sie dann da gerne für sich verwendet haben, also der progressive Flügel, die haben dann probiert, da quasi dann die komplette Kontrolle über die Piratenpartei an sich zu reißen. Und das ist ihnen dann misslungen, und zwar gehörig. Also auf diesem Sonderparteitag, da haben sie dann nicht ein einziges von ihren angestrebten Kandidaten da in den Vorstand bekommen. Und das hat dann zu der Gründung der progressiven Plattform geführt. Das ist halt das, was wir hier eingeblendet sehen. Diese Seite gibt es nicht mehr. Also das ist hier ein Archiv, die Seite ist futsch. Und ich bin ja auch ganz weit zurückgegangen, so weit wie ich konnte. Und da gab es halt dieses Ding, eine kleine Chronologie von 13:37 Uhr. Und man sieht hier auf diesem Bild halt diese Leute da in Halle an der Saale im Foyer halt versammelt, die dann halt gemeint haben: So, oh, die ganzen Rechten hier in der Piratenpartei, die uns hier unseren Antifaschismus und so nicht mittragen wollen, von denen müssen wir uns jetzt unser eigenes Ding hier irgendwie machen. Und da hat sich halt eben dann diese progressive Plattform gegründet. Und ja, später sollte ich dann, oder also wenige Monate später, sollte ich dann so einige Parallelen sehen zwischen diesem progressiven Plattform-Ding und dem, was in der Atheistenszene halt im englischsprachigen Raum vor allen Dingen passiert ist, mit diesem sogenannten Atheism Plus, wo die Leute ja auch gemeint haben: So, ist alles hier, ist alles nicht, ist alles rechts und alles rassistisch und viel zu männlich und so. Und dann müssen wir jetzt unser eigenes Ding gründen, und das nennen wir dann Atheism Plus. Und diese progressive Plattform war halt eben quasi die Piratenpartei Plus. Und war eine absolute Shitshow. Also, was man hier auf diesem Logo sieht, ist ein Weltraumfahrstuhl. Und die Geschichte mit dem Weltraumfahrstuhl war halt eben die, dass diese Julia Reda, die ja dann wenige Jahre später, kurz bevor sie aus dem Abgeordneten, nicht aus dem Europaparlament ausgeschieden ist, nochmal ihren großen Tag hatte zu Artikel 13, Die war damals, als das in der Piratenpartei da am Brodeln war, natürlich auch in dieser progressiven Plattform aktiv und halt auch eine Überzeugte davon. Es gibt ja auch dieses Foto von ihr, wo sie mit grünen Abgeordneten im Europaparlament diese Antifa-Fahne hochhält. Und die hatte damals bei der Europawahl 2014 einen Wahlkampfwerbespot für sich gedreht oder für die Piratenpartei, in der die Forderung nach einem Weltraumfahrstuhl, dass die Europäische Union einen Weltraumfahrstuhl bauen soll, drin vorkam. Das Problem an der Sache war nur, dieser entsprechende Antrag, den sie eingereicht hatten für diesen Weltraumfahrstuhl, der war nicht angenommen worden. Mit anderen Worten, die Piratenpartei hatte das nicht im Programm. Aber Frau Rehder war halt der Meinung, ich finde das prima. Und dann war das halt dann plötzlich in diesem Werbespot drin. Und ja, deswegen haben sie hier immer schön diesen Weltraumfahrstuhl den Leuten reingerieben, so nach dem Motto, ja, wir haben ja die Visionen und ihr seid einfach nur zurückgeblieben und so weiter und so fort. Aber so haben die sich halt gesehen, ne? Progressiv halt. Ne? Wir sind für den Fortschritt und ihr seid alle doof. Und natürlich hier die jetzige Bundestagsabgeordnete von den Linken, die Frau Domscheit-Berg, die war da in dieser progressiven Plattform aktiv. Und auch die Frau Weißband war da drin. Die Katharina Nukun war, glaube ich, sogar, muss man ihr zugutehalten, da gar nicht drin vertreten, wenn ich mich richtig erinnere. Oder sie hat's geschickt verschwiegen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, das war halt eben die progressive Plattform. Und die hatten dann auch so, die sind total paranoid geworden. Piratenpartei hatte ja mal dieses Anhängsel Mitmachpartei sich da gegeben, ne? So nach dem Motto, hier kannst du mitbestimmen und so, und wir haben keine verkrusteten Strukturen, keine Delegierten-Systeme oder so, wo man erstmal sich irgendwo einschleimen muss, damit man irgendwie was entscheiden darf oder so. Und in dieser progressiven Plattform war das dann so, weil sie ja diese ganzen furchtbaren Rechten und so da alle nicht haben wollten, haben sie so ein Bürgensystem eingeführt. Also du musst erstmal, wenn du da rein wolltest, musst du erstmal drei Bürgen vorweisen, die sagen so, ja, der ist kein Rechtsextremer. Das wohlgemerkt der Piratenpartei, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass diese anderen Leute, zu denen ich ja gehört habe und etliche andere, die ich kannte, dass die jetzt in irgendeiner Art und Weise da entweder mega konservativ, wenn nicht gar rechtsextrem gewesen wären. Also in keinster Weise. Können Sie in der Nauber-Stiftung auch einführen? Ja, ohne Witz. Also das ist ja der Grund, warum wir da jetzt drüber reden, Ja, Mamon. wollte nur wieder connecten. So. Das ist eine Glaskugel, die ich hier gerade aufgetan habe. Es ist eigentlich ein Blick in die Vergangenheit, aber es könnte auch ein Blick in die Zukunft sein. Ja, Weiß. wobei, also man muss ja bei der FDP auch sagen, die FDP ist natürlich mega professionalisiert, ne, im Vergleich zu der Piratenpartei. Also von daher, ich will es nicht beschwören, aber gewisse Parallelen sind vorhanden, sagen wir es mal so. Und auf jeden Fall mit diesem Bürgensystem, das war schon mal eine Katastrophe. Und dann sind halt eben nach kürzerer Zeit diese ganzen Protokolle von denen geleakt worden, wo sie da sich in ihren kleinen Kämmerlein da unterhalten haben, wer denn böse ist und so, ne, und wem man alles nicht haben darf und so und warum. Und das war auch wieder so eine Parallele, 1:1 Parallele gegen zu diesem Atheism Plus, ne, wo sie halt auch immer da gewispert haben, wer irgendwie böse ist. Und das gab es dann später ja auch mit diesen ganzen Seilschaften da von den Journalisten in dieser Gaming-Branche, ne, wo sie auch dann irgendwelche Leute hoch und runter geschrieben haben, je nachdem, ob sie die irgendwie politisch vernünftig fanden oder nicht. Und ja, sowas würde mich halt auch überhaupt nicht wundern, wenn das morgen rauskommen würde über diese Operation Heuss und wen sie da irgendwie doof fanden. Das war ja auch schon mal ein bisschen so ähnlich bei diesen liberalen Gamern, wo sie sich da diese Feministen gefangen hatten als Vorsitzende. Und da gab es ja auch irgendwelche Intrigen, dass irgend so ein Landesvorstand von den Julis, ich glaube aus Schleswig-Holstein oder so, da unter keinen Umständen irgendwie reingelassen werden durfte, weil der ja ein ganz, ganz fieser Hund ist oder so. Ja, und das waren halt so diese ganzen Sachen, wo du halt dann gemerkt hast, und auch wie aberwitzig, also woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, ist dieses Ding mit dem Johannes Ponada. Der war immer politischer Geschäftsführer. Ich glaube, der Vorgänger von der Weißband war da sogar auf Ist das diesem ein Schmaler Posten. mit dünnen Haaren, Der ist ja vor ne? allen Dingen berühmt dafür geworden, dass er damals in einer Talkshow saß, so als einer der ersten Ja, von der genau. Piratenpartei und da irgendwie auf seinem Handy rumgeklimpert hat und irgendwie erzählt hat, dass er ja gerne jetzt von Spendengeldern seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte. War das Und nicht der Hobbit? Der irgendwie auch so nerdmäßig unterwegs war? Nordmäßig, ja. Der Typ war irgendwie Theaterpädagoge oder sowas von Beruf, ne? Also Okay. jetzt ein Rechtsextremer halt, ne? Muss ich so im klassischen Sinne. Ja. Ja, und den haben sie nicht reingelassen bei der progressiven Plattform mit der Begründung, jetzt pass auf, dass er in Gesprächen über Feminismus immer sagt, aber was ist denn mit den Männern? An die müssen wir auch denken. So spaltet man Todsünde. natürlich, ne? Todsünde. Ja. Ja. Ja, das war der kleine Streifzug durch die Geschichte. Und wenn ihr dann bald was seht, was euch daran erinnert, dann lasst es uns gerne wissen. Wenn wir es nicht sowieso alle mitbekommen. Der Zeitkreis verschwindet auch nicht von alleine, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, kommen wir kurz ins Ausland. Hier haben wir eine Nachricht von Sky News aus Australien. Australien ist ja vor einiger Zeit ein bisschen umgeschwenkt, was die Liebe zu China angeht. Und die schießen jetzt ziemlich stark gegen China, auch in den Medien. Vor allem in den Medien, die vom Rupert Murdoch geführt werden. Im Endeffekt ist es so, dass eine interne Liste der kommunistischen Partei Sky News zugespielt wurde. Und in dieser Liste stehen im Endeffekt das ist eine Liste mit Namen von Angehörigen der kommunistischen Partei. Die Parteizugehörigkeit wird ja nicht unbedingt veröffentlicht in China. Und das ist eine Liste von Chinesen, die sich nicht in China aufhalten, sondern in verschiedenen Ländern: Amerika, England, Australien, Deutschland, Also Frankreich, potenzielle Spanien, Agenten oder Italien und was? so weiter und so weiter. Und das sind halt alles Angestellte in Unternehmen, auch teilweise auch sehr großen Unternehmen oder in irgendwelchen Stiftungen oder in Regierungsorganisationen teilweise sogar. Ja, das hat halt für einiges an Aufsehen gesorgt und da gibt es jetzt sehr viele interne Ermittlungen in verschiedenen Staaten und in den Nachrichten wird da zumindest im Ausland auch sehr viel drüber berichtet, weil halt das im Endeffekt so aussieht wie eine systematische Unterwanderung von Unternehmen und von Regierungen durch die kommunistische Partei, was ja ehrlich gesagt niemanden wirklich überrascht, nur jetzt haben wir mal ein bisschen Dokumentation dazu. Ja, da bin ich mal gespannt, ob es jetzt im nächsten Jahr da einige interessante weitere Enthüllungen zu gibt. Die Liste ist auch weiterhin abrufbar, könnte man jetzt recherchieren, aber sind halt wirklich Zehntausende, nee, 1,9 Millionen Personen. Ja, und wie gesagt, das ist halt eine Liste der kommunistischen Partei, die den Journalisten zugespielt wurde. Ziemlich großer Scoop. Ja, und Jo. noch ein bisschen Verschwörungstheorie darum ist, in gewissen Verschwörungskreisen wird gemunkelt, dass das quasi eine Retourkutsche ist vom CIA gegenüber dem chinesischen Geheimdienst, weil vor einigen Jahren unter der Obama-Regierung sind ja quasi alle CIA-Agenten, die ähnliche Positionen in chinesischen Unternehmen und Regierungskreisen hatten, enttarnt worden in einer konzertierten Aktion vom chinesischen Geheimdienst. Und ja, das nur noch als ein bisschen Kontext dazu. Geheimdienstkriege, ja. Ich kann kurz nochmal nachliefern. Bernd Schlömer hieß der Vorsitzende von der Piratenpartei, das Name mir gerade nicht eingefallen ist. Und weiter. Ja, hier haben wir die Warnung, die der Guardian uns allen zukommen lässt, nämlich Sinister Sounds. Podcasts are becoming the new medium of misinformation. Also das, was wir hier machen, ist schon fast kriminell. Praktisch. Wir sind die neuen, keine Ahnung, jetzt nachdem sie Steam und die ganzen Messenger und alles durch haben, sind es jetzt halt die Podcasts. Anscheinend, hier wird halt viel auf Joe Rogan rumgehackt in dem Artikel. Auch im Zusammenhang mit Corona, da ist er wohl relativ kritisch mit den ganzen Masken etc. pp. Der Rogan. Und das nimmt man ihm hier sehr übel. Also es wird genau wie bei uns halt versucht zu sagen, ja, wir haben euch ja alle schon gewarnt die ganze Zeit vor dem, dass der komische Ideen hat. Und jetzt seht ihr jetzt auch noch bei Corona, also Podcasts seien so eine Art Podest, auf die Leute halt ohne großen Aufwand ihre fragwürdigen Ansichten stellen könnten. Und da müsste man noch irgendwie auch irgendwas tun. During the pandemic, one of Rogan's guests suggested the virus may have been enhanced and escaped from a lab. And another, the Tesla CEO Elon Musk, claimed without evidence that hospitals were reporting patients as having COVID-19 for financial gain. Ja, aber das ist doch irgendwie auch die Seele von einer Talkshow, dass da halt auch Leute hingehen und sich im Zweifelsfall... Bei einer Talkshow reden? Nein. Also, ich verstehe es nicht. Wenn man seinen wöchentlichen Kolumnenartikel abgeben muss, ne? Und dann fällt nichts ein. Schau mal, wenn du sowas, keine Ahnung. Kehr. But better and more moderation is only a partial answer to a more difficult question. The appeal of Steve Bannon's podcast to Amelia's father arises not only out of his politics, she says, but a loss of trust in public officials in media and above all the isolation. Also hier wird so getan, als würden die Leute praktisch über das Covid und die Podcasts praktisch dann von Covid entkräftet, rutschen sie über die schiefe Ebene der Podcasts in den Rachen von Steve Bannon. Und die Dame hier glaubt, für ihren Vater hätten halt die Podcasts praktisch die menschliche Interaktion ersetzt in der Corona-Zeit. Und deswegen seien die so verdammt gefährlich. Die Art, wie sie direkt mit dir sprechen und dir sagen, was du hören willst. So, ja, genauso fühle ich mich, wenn ich Tagesschau gucke. Das Schlimmste ist wahrscheinlich, dass man das nicht alles kontrollieren kann. Ja, das ist halt auch echt gefährlich. Und zur Not auch löschen und so weiter. Der Guardian, meine Damen und Herren. Ja, unser alter Freund der Sendung, George Soros, oder wie er auch immer er heißt. Ich selbst heute. Ja, es geht im Endeffekt hier um den EU-Kompromiss zum EU-Budget und den Corona-Sonderzahlungen, die ja letzte Woche geschlossen wurden. Und ich hatte das ja schon so beschrieben, dass im Endeffekt sich nur das verändert hat, dass die EU auf der einen Seite gesagt hat, wir beschließen sonst einen Haushalt, in dem Ungarn und Polen außen vor steht, auf der anderen Seite Polen und Ungarn durchgesetzt haben, dass erstmal ein Mechanismus etabliert werden sollte. Das sollten Staaten gegen die Rechtsstaatlichkeitsregeln verstoßen, dass sie dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof klagen können. Was ja an sich nicht eine überzogene Forderung ist, meiner Meinung nach. Aber das Ganze ist ganz, ganz, ganz schlimm, wie der Freund der Sendung, George Soros, hier sagt. Ne? Im Endeffekt destilliert er drei Punkte raus, die ihn persönlich stören. Und zunächst einmal ändert die Erklärung Substanz und Absicht des Textes der von den EU-Institutionen am 5. November vereinbarten Verordnung und schwächt die Rechtsstaatenkonditionalität deutlich ab. Weder die Europäische Kommission noch das Europäische Parlament und schon gar nicht die nationalen Regierungen, die die Integrität der Verordnung im Europäischen Rat zu ihren Hauptanliegen gemacht haben, sollten sich auf diese Weise beiseite schieben lassen. Das ist Kritikpunkt Nummer eins. Kritikpunkt Nummer zwei ist, dass dadurch, dass erstmal dieser Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gerichtsfest gemacht werden muss und da ein Mechanismus eingeführt werden muss, dass man dagegen klagen kann, sollte man angeklagt werden, beziehungsweise diesem unterworfen werden. Das dauert im Endeffekt wohl jetzt 2 Jahre und das dauert zu lange. Und der Orban, der hätte in diesen 2 Jahren Zeit, erstmal noch eine weitere Wahl zu gewinnen und darüber hinaus die Gesetze so zu verändern, dass das ganze Geld, was er veruntreut hätte, dass das quasi gewaschen wird, sagt der George Soros. Ne? Und drittens, schließlich überschreitet der Europäische Rat mit der vorgesehenen Gipfelerklärung seine Befugnisse, insofern als er die Fähigkeit der Europäischen Kommission, die vereinbarte EU-Gesetzgebung auszulegen und entsprechend zu handeln, einschränkt. Ja, das ist nicht wirklich falsch, aber ich meine, diese ganze Forderung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ist ja im Endeffekt genau das und das ist ja gewollt. Seltsam, dass er das hier kritisiert, weil das ist ja an sich auch eine Sache, die er ja immer sehr gerne vorantreibt, mit dem nicht geringen Einfluss, den er ja hat. Und er sagt dann hier bescheiden, er kann ja nichts weiter tun, als dafür zu appellieren, dass man, ja, also man kann es ja jetzt nicht zurücknehmen, aber dass man halt darauf achtet, dass Ungarn und die böse, böse PiS-Partei in Polen, dass die jetzt nicht so viel Unfug treiben. Und bei zukünftigen Entscheidungen sollte man trotz Corona vielleicht doch seinem Gewissen folgen und so weiter. Ne? Soll er doch vielleicht mal die Finanzierung da sichern über die nächsten 600 Jahre? Das kann er doch bestimmt. 600? Ja, Scherz. Ne? Die Gelder, die sind in Ungarn. Ja, mich wundert hier auch dieses, hier der französische Präsident Emmanuel Macron zeitweilig durch die Laizismusfrage und andere ernste Sicherheitsprobleme innerhalb Frankreichs abgelenkt ist. Ist Merkel so etwas wie die alleinige Hauptentscheidungsträgerin für die EU geworden? Laizismusfrage, wenn ich das schon wieder lese. Und Hauptentscheidungsträgerin? Ja, in den Text steckt sehr viel drin. Ich dachte immer noch, wir haben so ein Parlament und sowas. Also. Wie kann denn dann die Frau Merkel die alleinige Hauptentscheidungsträgerin werden? Ja, das hat halt die Kommission so quasi entschieden. Das war halt eigentlich die von der Leyen, nicht die Merkel, aber Details, Details, ne? Verpiss dich, George. Er ist aber schon ein bisschen alt, ne, oder, der George? Aber der trinkt das Adrenochrom Dingsbums aus den Pizzabuden. Das war jetzt nur ein Witz, ne? Nicht, dass ihr uns kennenzulernen wollt. Das ist rausgeschnitten. Nee, das ist kein Witz. Ich hab über das Wochenende Sachen gelesen und von Attila. Ich koche jetzt auch vegan. Ich bin sauber unterhalten. Aber vorbei. Postkolonialismus als Druckmittel, das kann doch gar nicht sein. Postkolonialismus ist doch was Gutes. Hier ein Interview mit Susanne Schröter, über die wir schon öfter mal gesprochen haben. Das ist nämlich die Dame, die an der Uni in Frankfurt Ethnologie lehrt und die zum Beispiel diese Veranstaltung gemacht hat zu Kopftuch und Frauenbefreiung. Wie das zusammengeht, die dann versucht wurde, von den üblichen Verdächtigen zu verhindern. Aber oh Wunder, diesmal haben sowohl AStA als auch Uni-Verwaltung standgehalten und haben diese Veranstaltung durfte stattfinden. Also eine sehr durchaus schon kämpferische Dame. Hier sehr gutes Interview auf Tichys Einblick. Frau Professor Schröter, warum halten Sie ein Netzwerk für notwendig, mit dem Sie Kollegen unterstützen wollen, die wegen ihrer Thesen unter Druck geraten sind? Wir erleben gerade, dass die Wissenschaftsfreiheit durch politische Akteure zunehmend unter Druck gerät. Die Wurzeln liegen in der sogenannten postkolonialen Theorie, die ursprünglich aus der Erfahrung kolonialistischer Unterdrückungsverhältnisse entstand, mittlerweile aber eine Ideologie ist. Das Zauberwort heißt strukturell. Nach dieser Vorstellung ist der Westen strukturell rassistisch, besonders alle weißen Männer. An den Universitäten geht es jetzt darum, Menschen aus vermeintlichen Tätergruppen zum Schweigen zu bringen und gegebenenfalls aus ihren Positionen zu vertreiben, aber auch darum, nur noch eine Sicht auf die Welt zuzulassen. Beleidigend gilt beispielsweise Kritik am Islam, an Missständen in nichtwestlichen Gesellschaften oder die Vorstellung, dass es Männer und Frauen gibt. Letzteres beleidige Transsexuelle, meinen viele. An der Uni Köln hatte die Forschungsstelle für interkulturelle Studien den Satz, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, als nicht legitime Aussage bezeichnet. Wenn wir Verhältnisse verhindern wollen, wie sie an Unis in den USA, in England, Kanada oder Australien herrschen, müssen sich die Wissenschaftler in Deutschland zusammenschließen, um die Freiheit der Wissenschaft zu verteidigen. Und sie spricht halt auch ein bisschen darüber in dem Interview, dass das halt auch intern natürlich ein Problem ist. Wer den postkolonialen Mainstream nicht bestätigt, wird nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen oder bekommt keine Vertragsverlängerung. Und ja, also sie schließt das Interview dann mit dem Wunsch, dass halt nach diesen Signalen von Macron und Kurz zum Thema Kampf gegen den Islamismus halt vielleicht jetzt auch mal Taten folgen und nicht nur schöne Worte. Sehr gutes Interview, Tichys Einblick, Susanne Schröter. Der Fokus schreibt, dass sich einige Merkel-Vertraute und auch Bekannte von dem Mars oder so sich Posten aussuchen dürfen, ist übertrieben, aber kriegen Pöstchen zugeschanzt. Wobei das bei den Bekannten von der Merkel noch relativ erwartbar gewesen sein soll. Der Mars hat aber irgendwie so Leute reingeschubst, da hat keiner mit gerechnet wohl. Oder zumindest eine Frau war das, glaube ich. Ja, so läuft es da jetzt, bevor die sich dann verabschieden. Kriegen noch einen bekannten Job, ne? So machen wir das. Ja, also hier steht drin, dass das wohl schon, also es geht um Diplomatenjobs in Botschaften. Ja, genau, die Frau war angeblich nicht ausgebildet dafür. Ja, genau, also diese Herrschaften, die Merkel-Vertrauten, seien wohl ja irgendwie in diesem System auf jeden Fall drin. Also jetzt, da geht es eigentlich nur um den Zeitpunkt. Aber diese Dame, Juristin von Herrn Maas, die scheint wohl irgendwie noch laut dem, was der Fokus hier schreibt, wohl nicht so typisch für diesen Job qualifiziert zu sein, um es mal freundlich auszudrücken. Ja, da geht es irgendwie um spezielle Auslandskenntnisse oder so, die sie aber nicht hat, nur weil sie da 3 Jahre im Ministerium gearbeitet hat oder so. Ja, auf jeden Fall ein bisschen so die Art, dass sich die Jobs dazu geschanzt werden. Ja, und hier hat die Frau Baerbock gesagt, sie möchte auch Kanzlerin vielleicht werden. Und zumindest hat sie gesagt, sie traut sich das auch zu. Der Habeck hat ja, glaube ich, auch sich beworben und die Grünen entscheiden das dann nächstes Jahr, irgendwie Anfang nächsten Jahres. Ob sie da jemanden aufstellen und wen. Ja, wie gesagt, und die Frau Baerbock traut sich das auch zu. Ich ihr nicht, sagen wir mal so. Aber gut. Ja, aber ich meine, was sie hier im Endeffekt schreibt, warum sie sich das zutraut, ist irgendwie, weil sie belastbar ist. Also es geht jetzt nicht darum, ich habe so viel Plan von der Welt oder so. Das Eselchen. Ja, also ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil diese Überschrift das vermuten lässt. Generell kann man sich natürlich fragen, ob die Grünen jetzt unbedingt einen Kanzlerkandidaten aufstellen müssen. Aber das wird wahrscheinlich auch nur so ein Ding sein, wo sie halt ein paar mehr Stimmen damit kriegen wollen. Ja, um halt Selbstvertrauen oder sowas auszustrahlen. Das sollen sie halt meinetwegen machen. Also ich finde das jetzt nicht so, wie das bei manchen Leuten irgendwie hingestellt wurde. Und, ja, es wird so hingestellt, als wenn sie das jetzt von sich aus, denke ich mal, angeboten hätte oder sich aktiv dafür eine Kandidatur jetzt beworben hätte. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja, es wird hingestellt, als hätte sie quasi mit diesem Ich kann Kanzler irgendwie gesagt, ich habe den totalen Durchblick von allem, aber was sie im Endeffekt hier nur schreibt, ist, dass sie mit ihren Kindern und Bundestagsmandat und Parteivorsitz das alles gewuppt kriegt, ja. Und deswegen meint, dass sie das andere halt mit der Belastung halt auch hinkriegen würde. Ja. Dann soll sie bitte erstmal mit dieser Dreifachbelastung nebenbei noch als junge Mutter eine Doktorarbeit schreiben und dann gucken wir mal, ob sie geeignet ist. Ja, ich meine, bei dir klappt das so und die anderen Frauen sind alle, dann müsste man dabei helfen, oder wie? Also, ich meine, sie nimmt ja vielleicht auch Hilfe in Anspruch oder so. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht klappen kann, offensichtlich. Du glaubst ja nicht, dass die Baerbock ohne Quote irgendwo hingekommen wäre bei den Grünen. Also ohne dass es eine Quote gibt, wie Ja, kann es ja bei sein, den aber die Grünen macht das jetzt so und das scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Mit Kindern und Volljob und Bundestagsmandat und so. Keine Ahnung, wie das dann privat abläuft, aber es ist ja offensichtlich nicht unmöglich. Also da immer zu sagen, dass, ohne Unterstützung geht das nicht. Oh, gut, Unterstützung hättest du gekriegt, dann stimmt natürlich. Naja, mit dem Geld, was du da verdienst, kannst du dir ja schon einige Unterstützung auch. Ja, also ich sag mal so, Frau Röschen von der Leyen hat ihre 7 Kinder nicht selber erzogen und nebenbei noch Landtags- und Bundestagsmandate gemacht, ne? Ja, gut, aber die Frau von der Leyen ist ja strategisch in eins der reichsten Häuser ihres Bundeslands verheiratet worden. Also, die Meinst musste du nicht. Ja, doch, klar. Albrecht war. ja? Ja, war das strategisch? Meinst du, das ist bestimmt eine Liebeshochzeit gewesen. Ja, natürlich, was sonst? Ja. Also Albrecht ist ja, wo sie herkommt, ne? Ist ja nicht, wo sie reingeheiratet hat. Sie ist ja die Tochter vom Albrecht. Ah, nee, das war irgendwie andersrum, genau. Aber der andere war doch auch irgendein reicher Geldadel. Ist Aber es stimmt schon, wenn ich daran denke, wir hatten ja mal so ein Video davon, wie der Sohn, der hatte doch so unheimlich schlechte Laune da, was ist das noch? Der hat sich so daneben benommen, dass wenn die Ulla den selbst erzogen hätte, wäre das nie so weit gekommen, glaube ich. Deswegen, daran hat man das schon gesehen, das stimmt schon. aber wie schön sie gesungen hat, oder? Das war super, ne? Genau, ja. Ja, und dieses hier ist ein sehr guter Artikel. Also den am besten direkt bookmarken, dass ihr den ab morgen allen Leuten hinfeuern könnt. Ich werde es auf jeden Fall machen. Dass ihr mehr Frauen im Vorstand fordert die Politik. Plötzlich sind alle für eine Quote. Wirklich alle? Nein, hier widerspricht Dieter Rickert, Altmeister der Headhunter, ein Gastbeitrag. Ja, und der Herr Rickert, der lässt ja einige Bomben platzen. Und rechnet das halt alles mal so vor, wie halt die Zustände in der wirklichen Realität halt eben sind mit diesen Vorständen und mit den unternehmerischen Interessen. Und dass man da ja diese wenigen Frauen, die es gibt, nicht mal eben mal einfach da reinballern kann. Weil es halt viel zu wenige dafür gibt, um diese Plätze überhaupt zu erfüllen. Und dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass man irgendwelche Gag-Vorstände irgendwie da dann erfindet. Ja, damit man halt eben irgendwelche Frauen dann da reinpacken kann. Damit man für die normalen Sachen, wo was entschieden wird, dann wieder die Männer dann nimmt, die es halt im Regelfall einfach nur gibt, die die entsprechende Erfahrung dafür Ja, vorweisen fand ich einfach können. auch gut, wie er beschrieben hat, dass sie dann zur Not eben im Vorstand einen neuen Posten einrichten, der für Human Resources und Management, Marketing oder so zuständig ist, ne? Aber es ist dann eigentlich nicht nötig gewesen, ne? Ja, also darauf läuft es im Endeffekt hinaus, weil anders ist das Problem halt nicht zu lösen. Und das sagt er halt ganz klar. Und es geht halt nicht darum, dass die das unbedingt wollen, dass die unbedingt nur Männer haben wollen, sondern dass es im Regelfall halt eben nur Männer gibt, die die nötige Qualifikation aufweisen. Und das schreibt er halt eben auch, weil bei diesen Frauenbiografien meistens die entweder wegen Familienplanung oder weil sie sich das nicht so stressig vorgestellt haben mit der Arbeit, dann halt eben kleiner werden. Und was er als Headhunter halt eben auch schreibt, ist, dass dieses Ansprechen von den Leuten, ob sie nicht mal wechseln wollen in andere Firma, da irgendwie besser aufsteigen oder so, das funktioniert bei den Frauen viel schwieriger, weil die sitzen gerne in ihrem gemachten Nest. Also schreibt er jetzt zwar nicht so, aber das ist die Quintessenz davon. Ne, die wechseln halt nicht gerne, schreibt er halt. Und ja, das sind die Probleme und die sind ja auch alle bekannt. Und irgendwelcher Zwang von der Politik wird da überhaupt nichts lösen. Auf dem Papier wird das dann anders aussehen und gelöst aussehen, möglicherweise, ne? In der Statistik. Das heißt nicht, dass das Problem dann, oder? Ja. Ja, der Artikel spielt da so ein bisschen dann gleich rein. Also hier geht es darum, warum die Top-Schachspieler der Welt im Normalfall Männer sind. Aber ich finde das einen ziemlich interessanten Artikel, auch wenn ich bin ja nicht so ein Wissenschaftstyp, den hätte wahrscheinlich Abel oder Price mal lesen müssen. Ranging. Aber im Endeffekt ist es die höhere Konkurrenz. Also man hat als Mann, dadurch, dass mehr Männer Schach spielen, mehr Konkurrenz und muss halt mehr, deswegen hat A mehr Praxis und B spielt man halt auch gegen stärkere Gegner. Und an denen lernt man. Und so befeuert sich praktisch, die Frauen haben nicht diese kritische Masse erreicht, wo halt dann praktisch halt so eine gute Konkurrenz vorhanden ist, dass du mit jedem Spiel was lernst und dich weiterentwickelst. Ist es nicht so, dass Frauen gegen Männer Schach spielen dürfen? Aber es geht ja hier darum, warum. Ja, schon, ja, dürfen ja. Das es ist ja auch so, dass, fällt mir auch dabei ein, habe ich letztens nur gehört, dass Frauen auch dann bessere Leistungen bringen, tatsächlich, wenn sie mit Männern trainieren. Und sich da auch an dem Gegenüber ein bisschen orientieren, so ungefähr. Na, da würde ich jetzt mal im Normalfall von ausgehen, wenn es so wenige Frauen gibt, die Schach spielen und viele mehr Männer, dass die ja sowieso immer mit Männern spielen. Oder gibt es da unterschiedliche Ligen? Das wäre mir wirklich neu. Das nicht. Geschlechtergetrennte Ligen gibt es bei Schach nicht. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht richtig ganz verstanden. Aber das ist ja, der Punkt ist halt, dass halt viel mehr Männer grundsätzlich erstmal, die Feministinnen werden ja sagen, das ist natürlich alles Prägung. Konstrukt, Frau, blablabla, Frauen spielen kein Schach und so. Aber es sind halt weniger Frauen, die da einsteigen. Und ja, weil sie nicht so kompetitiv sind. Also meinst du jetzt, dass sie nicht den Ehrgeiz entwickeln wie Männer, weil sie wenige Beispiele haben? Oder ich ja, wie gesagt, das gerade zu verstehen. Das Verhalten ist von Grund auf mehr durch Konkurrenz geprägt. Konkurrenz um Frauen einfach, ne? Aus der Biologie. Ja, in Speyer gab es wohl einen Prozess und da sollen die Nonnen den Missbrauch durch die Priester irgendwie erst ermöglicht haben. Die wurden dann zwar auch ganz gut bezahlt, das hat sich wohl gelohnt oder so, aber die haben auch schon eklig mitgespielt. Das heißt, die haben so wie es hier heißt, die Kinder dahingeschleppt zu den entsprechenden Verabredungsterminen, ja, und so. Man muss noch dazu sagen, das ist nicht bewiesen. Also das wird hier gesagt, richtig, und wie man hier in der Überschrift auch sieht, sagen sie, das Gericht hat keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Also der Zeuge ist jetzt hier ein Betroffener gewesen, also so ein Junge damals, mittlerweile nicht mehr, aber halt einer, der davon betroffen war. Aber in diesem Artikel wird schon noch darauf hingewiesen, dass es halt nicht bewiesen ist, die Sachen und dieses Nonnen-Dings, das gibt's zwar nicht mehr, was das damals gemacht hat, aber irgendwie die Halbnachfolger irgendwie von denen, die konnten das auch noch nicht ermitteln, ob das wirklich so gewesen ist. Und ja, so, ne? Also das kann man jetzt nicht so erzählen, als wäre es alles so gewesen, aber das sind auf jeden Fall die Anschuldigungen, die es da jetzt gibt. Und es geht dann sogar so weit, dass sie hier irgendwie schreiben, also ein betroffenes Mädchen war es, glaube ich, soll sich da, also die wurde erhängt gefunden von einem, der mit der auch irgendwie zur Polizei gegangen ist und da. Ja, überhaupt da konnte sich dann keiner daran erinnern oder so, ne? Ja, also es gibt überhaupt keine Aufzeichnung über dieses Mädchen, dass das überhaupt da, also die wissen gar nicht, wer das war, also wie die, also wo die abgeblieben ist quasi. Ganz merkwürdig. Irgendwie. Ja, dann hieß es aber wieder auch, dass Selbstmorde früher nicht so aufgezeichnet wurden und so weiter. Also das ist wohl nicht ganz geklärt. Und ja, ich wollte eigentlich auch dann sagen, da kommt dann praktisch noch so eine Ebene rein, irgendwann, ja, so kann man denn überhaupt seinen eigenen Erinnerungen trauen oder so. Das scheint dann hier bei diesen Fällen dann vielleicht auch eine Rolle zu spielen, einfach weil sie schon so lange her sind und so weiter. So ähnlich wie diese Sachen mit dem mit den Vergewaltigungen in Amerika, wo die nach 35 Jahren irgendwie, das ging doch um den einen Richter da zum Beispiel, das war doch auch so lange her, wo sie dann gesagt haben, nach so langer Zeit und in so jungen Jahren, da kann man sagen, kann das sein, dass man sich an irgendwas erinnert, was vielleicht gar nicht gewesen ist oder so, ne? Deswegen diese Ebene. Ja, wobei sie hier ja davon, von Hunden, die macht das also, Ganze natürlich auch besonders schwer, ne? Also, die meinen hier über 1000 Vergewaltigungen von dem einen, diesen Zeugen hier alleine schon. Also, das ist ein bisschen mehr als beim Kavanaugh, was du jetzt gerade eben meintest. Also ja, das stimmt. Denke mal schon, dass sie sich da noch dran erinnern. Auch, ne? Ja, das war die Fälle, wo aber das reicht ja natürlich nicht, wenn jetzt als einer sagt, ne, die müssen das ja schon dann irgendwie nachweisen können, auch dass ja. Das so gewesen ist. Aber eine von den Vorwürfen ist auf jeden Fall, dass angeblich die Nonnen irgendwelche Spenden dafür gekriegt haben sollen, diese Kinder dann da halt irgendwie da denen hinzuvermitteln und das dann hinterher. Das ist eine gruselige Beschreibung, etwas kann man zum durchlesen, wenn man das mal ja, wenn das braucht oder so. Das waren das dann QAnonnen? Oder? Ich wüsste. So ein Speyersche Nonnen. Tja, nicht nur YouPorn hat Probleme, auch die Nonnen anscheinend. Ja, hier eine etwas lustige Meldung zu Corona und Lockdowns aus San Diego. Im Endeffekt klagt ja gerade Gott und die Welt gegen die Lockdown-Maßnahmen, die in Kalifornien ja auch für Amerikas Verhältnisse stark ausgeprägt sind. Die sind jetzt nicht so streng wie wir hier. Kommt aber vielleicht auch noch. Allerdings gibt es da einen Erfolg vor Gericht aus einer sehr interessanten Quelle. Und zwar mehrere Firmen von Stripclub-Ketten haben jetzt erfolgreich dagegen geklagt, weil die halt wirklich mal sehr viel Geld reingesteckt haben, nachzuvollziehen, hey, wie sieht das denn wirklich aus? Wie viele von den Kunden, die wir nachvollziehen können, sind denn hinterher positiv getestet worden auf Corona? Und die konnten genug Dokumentation vorlegen, dass der Richter keine andere Wahl hatte, um zu sagen, okay, der Staat sagt, da ist ein erhöhtes Risiko im Gegensatz zu anderen Betriebsstätten, die weiterhin offen sein dürfen. Das ist nicht der Fall. Und deswegen dürfen die Stripclubs mit ihren angeschlossenen Restaurants offen bleiben. Und da die Stripclubs halt angeschlossene Restaurants haben, heißt das, dass darüber hinaus auch alle Restaurants offen bleiben dürfen, zumindest in der Region von San Diego, während ganz Kalifornien gerade auch einen stärkeren Lockdown einleitet. Ja. Vielleicht führt das jetzt dazu, dass einige Geschäfte noch irgendwelche Stangen für gewisse Zwecke installieren. Und dann können sie darauf plädieren, nein, wir sind auch essentiell und bei uns gibt es kein Risiko. Sehen Sie doch die Stange da, ne? Ja. Ja, würde man nicht denken, aber gerade in dem Bereich der Stripclubs, die haben halt massiv Geld in die Hand genommen. Wenn man daran Interesse hat, kann man das mal nachvollziehen. Die Maßnahmen, die in den Stripclubs unter dem Stichwort Hygienekonzept umgesetzt haben, sind schon teilweise sehr amüsant. Und anscheinend erfolgreich. Und sehr umfangreich. Ist ja auch notwendig. Hier kannst du mal ein bisschen runterscrollen an dem Bild von der ehrwürdigen St. Pancras Station in London vorbei. Hier, ja, kann man hier einen Eindruck von kriegen. Also gestern Nacht wurde ja verkündet, dass London England komplett in den Lockdown geht. Und es hat wohl ziemlich krasse Szenen gegeben an den Ausgangsbahnhöfen, wie halt hier St. Pancras Station, das ist wohl eine, die Richtung Süden rausgeht. Natürlich war bei den Zuständen von Abstand halten und so keine Rede, auch in den Zügen nicht. Im Gegenteil, die Leute waren eingepfercht wie Sardinen und das ist halt so, ja. Ich meine, klar, irgendwas will die Regierung machen und so, aber halt zu sagen so, ja, übrigens, ab heute Nacht kommt ihr nicht mehr aus der Stadt raus, ist halt vielleicht nicht die beste Idee, um solche Bilder zu vermeiden. Keine Ahnung. Also so, grundsätzlich, dass es Gegenmaßnahmen braucht, da bin ich ja d'accord mit, aber ob das so sinnvoll ist. Die Leute fahren jetzt alle nach Hause irgendwie aus der Stadt, statt da bis Weihnachten in der Stadt zu bleiben, weiterzuarbeiten, fahren in ihre kleinen Gemeinden und verbreiten da dann alles, was sie im Zug und am Bahnhof so mitgenommen haben. Super. Ja, das haben wir ja in Frankreich auch gesehen. Da ist es ja auch ähnlich gewesen. Ja, ne, wenn die so eine zentralistische Wirtschaft haben. Ich weiß jetzt nicht, in Spanien ist es bestimmt auch ähnlich gewesen. Naja. Und ich sehe gerade, ich glaube, mein einer Bericht ist nicht mit drin. Also es gibt auch am Frankfurter Flughafen und ähnlichen Orten gibt es wohl auch große Schlangen von Leuten, die in Urlaub fliegen. Ach so, ja. Ja, den hatte ich nicht mit reingenommen, weil das so ein langes Video war, wo aber quasi war das gleiche irgendwie. Ja, Also ich ich dachte, wusste man nicht so hätte halt ganz. das im Hintergrund ein bisschen, hätte man ein paar Szenen zeigen können. Aber ich hätte jetzt auch nicht das Ding ganz gucken wollen. Aber überhaupt, dass es halt, also dass es Leute gibt, die jetzt das Gefühl haben, das Sinnvollste, was sie tun könnten, wäre irgendwo hinzufliegen. Ja, Urlaub. die Touristen sind die eine Sache und die andere Sache sind die Gastarbeiter. Ja, Nee, sagen wir nee, jetzt mal, das die nach Polen und Rumänien auch wieder so in der. zurückfliegen, die kleineren Flughäfen wie Frankfurt-Hahn oder Dortmund gerade ziemlich belagern, sage ich mal. Also da ging es um Leute, die Negativ nach meinen. in die Kanaren unterwegs waren bei dem Beitrag. Und da waren tatsächlich auch Gastarbeiter dabei, aber es waren Deutsche, die auf den Kanaren dann arbeiten, als Animateure oder so. Und das Argument, was die immer alle eigentlich da hatten, war dieses mit dieser bla bla der Indexwert oder so, wie das da irgendwie heißt, keine Ahnung. Das Ja, der Indexwert ist geringer und es gab ja in Nordrhein-Westfalen die Regelung, dass man keine Rückkehrquarantäne bekommen sollte. Und weil jemand geklagt hatte, der aus einer Region zurückkam, wo halt dieser Inzidenzwert geringer war als in Nordrhein-Westfalen. Und dann Ja, hat aber das darum Gericht geht einfach es gesagt, das überhaupt geht gar überhaupt nicht. nicht. Also das ist doch auch wieder völliger Irrsinn, es geht doch nicht darum, ob da der Inzidenzwert niedriger ist. Es geht darum, dass ich von hier nach da gehe und wieder zurück und dabei Kontakte habe ohne Ende. Ja, jetzt sind die Fakten ja sowieso schon wieder andere. Das ist ja die Vergangenheit, von der ich jetzt gesprochen habe. Wir haben ja den Bundeslockdown. Ja, zu der Sache, die gerade eingeblendet war. Eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Ne? Man soll ja nur der Weltgesundheitsorganisation glauben, alles andere ist Fake News. Und die haben im Endeffekt jetzt eine Warnung rausgegeben, dass man sich aufgrund von sehr vieler verschiedener Meldungen über Falsch-Testergebnisse bei den Coronavirus-PCR-Tests, die ja allgemein angewandt werden weltweit, dass man sich da doch bitte etwas genauer an die Anweisungen zur Bedienung halten solle, weil in manchen Ländern halt die Zyklen, die dort eingesetzt sind, zur Nachweis der Coronaviren dazu geführt haben, dass, wie die Weltgesundheitsorganisation es nennt, Ge Hintergrundrauschen zu falschen positiven Testergebnissen geführt hat. Wir reden jetzt hier über Zyklenzahlen über 35 und es hat wohl in einigen afrikanischen Ländern übereifrige Labore gegeben, die teilweise 80 bis 120 Zyklen bei den Tests genommen haben. Das ist geil. Also hier in Europa beschwert man sich ja schon über 40. Gut, die Weltgesundheitsorganisation sagt so, alles über 35 sollte man vermeiden. Das nur so am Rande, ne? Weil alles andere ist ja Fake. Aber was die Weltgesundheitsorganisation sagt, ist richtig. Wer hätte es gedacht? Ja, apropos Testen, dieses Video hier wollte ich einfach noch mal empfehlen. Das ist von dieser Woche und von dem Potholer. Der hat auch ganz gute Videos immer gemacht mit diesen ganzen Klimageschichten und generell so Wissenschaftssachen und dies, was man hier gerade sieht, da geht es um, dass ja einfach nur mehr Tests auch zu mehr positiven Ergebnissen führen. Und hier auf dieser Grafik sieht man halt eben, dass das nicht der Fall ist. Also wie man hier sieht, also dieses hier unten sind die positiven Ergebnisse quasi und das, was man hier sieht, sind die gesamten Tests, die gemacht worden sind in diesem helleren Braun. Und hier sieht man dann nochmal in Blau quasi die prozentuale, wie viel davon positiv gewesen sind, die Entwicklung davon. Und das ist eine von ganz vielen interessanten Dingen, die er hier gefunden hat. Ja, Datenspielerei, interessant. Ja, es hat, ja, anscheinend ist es so gewesen, dass vom März bis Mai in einer sehr weit verbreiteten, ich sag jetzt mal, Server Management Software es ein Hack gegeben hat, dass in die automatischen Updates quasi Sachen reingerutscht sind, die von der Firma zertifiziert wurden, allerdings nicht von der Firma kamen. Und wir reden hier über SolarWind. Das wird gehandelt als einer der größten Datenskandale, die jemals stattgefunden haben, weil diese Datenbankmanagement-Software oder diese Server-Management-Software, schlag mich tot, von so vielen Unternehmen genutzt wird und quasi an einer kritischen Stelle sitzt, wo man halt so Spirenzken machen kann, wie für alle möglichen Datenbanken neue Benutzer zu generieren und auch über alle Berechtigungslevel hinweg Software aufzuspielen auf alle möglichen Server, die halt in diesen Serverfarmen drin sind. Und ja, der ganze Schaden, der Ausmaß des Schadens ist jetzt schon enorm, weil aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, im Endeffekt, wenn man ein System hat, was eventuell kompromittiert wurde, es keine andere Möglichkeit gibt, weil man nicht weiß, was noch an weiterer Software im Hintergrund aufgespielt wurde, als quasi das gesamte System neu aufzusetzen. So, und ja, das ist halt weltweit, hat weltweit Konsequenzen. Wenn du nur ein bisschen runterscrollst, da siehst du einen ganz kleinen Ausschnitt. Das hat auch wegen der Wahl, ne? Dass die Wahlmaschinen damit auch ausgestattet werden. Es kann sein, dass diese Firmen auch betroffen sind, aber es ist generell, sind so viele Firmen. Man sieht hier in dem Bild einfach nur eine Liste von Firmen. Das ist nicht ansatzweise alles, worum es geht, aber allein die deutschen Firmen Sparkasse Hagen, ne? Allein, dass die Sparkasse Hagen davon betroffen ist, das sollte euch zu denken geben. Ja, ja, also wirklich alle möglichen Firmen auf allen möglichen Ebenen, große und kleine Firmen sind davon betroffen und die haben alle eine große Anstrengung vor sich, ihre IT zu bereinigen, weil, wie gesagt, das ist eine Sache, die jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Und ja, jetzt anscheinend erst aufgefallen ist, wie auch immer. Ja, und naja, es sind im Endeffekt zwei Sachen gewesen. Einerseits die Hauptsoftware, das war im März bis Mai, und dann eine Untersoftware Orion. Und ist ja auch gerade eingeblendet, das war März bis Juni 2020. Und ja, da bin ich mal auch gespannt. Das ist halt auch eine große Sache, die etwas länger dauert in der Aufarbeitung. Da müssen wir halt gucken, was dann nächstes Jahr halt an neuen Überraschungen rauskommt. Das ist bei vielen Sachen so, die ich heute eingereicht habe. Das sind alles so ein bisschen vorausschauende Sachen auf nächstes Jahr, auf die Skandale des nächsten Jahres, die wir erwarten können. Das Jahr ist ja nicht mehr allzu lange. Und ein großes Thema in der EU wird die digitale Europäische Union sein. Und ein weiterer Baustein der digitalen Europäischen Union ist der digitale Service, die digitale Service-Richtlinie und die digitale Marktrichtlinie, also Digital Services Act und Digital Markets Act. Die sind jetzt im Endeffekt in erster Beschlussfassung, gehen die jetzt durch die Gremien durch. Da wird sich noch einiges ändern. Einige der Kernpunkte sind so Sachen wie neue Kartellgesetzgebung, beispielsweise Google oder Facebook sind davon ja in Amerika gerade auch betroffen. Das wird dann in der Europäischen Union auch der Fall sein. Und weitere einschneidende Befugnisse der Europäischen Union, Content-Providern quasi vorzuschreiben, welche Sachen sie veröffentlichen dürfen, welche nicht. Mit Androhungen, wie wir das ja von der deutschen Gesetzgebung auch kennen, wenn Plattformen gewisse Sachen nicht löschen, dass sie halt Strafzahlungen tätigen müssen. In den ersten Beschlussfassungen stehen jetzt im Endeffekt Summen drin, nicht wie in Deutschland 50 Millionen, sondern 10% des Umsatzes in der Europäischen Union von des Unternehmens. Mal, das soll das NetzDG nur europaweit, oder was? Ja, nur halt in einer etwas schärferen Form noch. Alleine 10% des Umsatzes ist schon möglich. Ja, das ist schon ein ne, wie gesagt, da wird sich noch einiges ändern im nächsten Jahr. Also das wird das eines der großen Themen der Europäischen Union sein. Hauptsache nächstes Jahr. Wie fördern wir die digitale Umstellung? Ja, es wird ja nicht nur das Geldsystem umgestellt werden, sondern halt, es soll ja alles umgestellt werden auf digitale Sachen. Ne? Das papierlose Büro kommt endlich. Wer es glaubt, wird selig. Und ja. Ja, der ganze Spaß wird rausgelöscht, ne? Muss man auch mal so sehen. Finde ich jedenfalls. Also diese Sprachregelung und so, das löscht doch viel von dem Spaß, den man da hat. Ja, also ich habe jetzt, es gibt noch sehr viele weitere Punkte. Ich habe jetzt einfach nur beispielsweise ein paar Sachen rausgemacht. Wie gesagt, das ist auch eine Vorausschau für nächstes Jahr. Da werden wir uns leider viel mit beschäftigen müssen, weil da kommt einiges an Blödsinn auf uns zu. Mal was ganz Neues für die Europäische Union. Das sagst du doch nur, weil du die Europäische Union nicht leiden kannst. Opex, geh mal ein bisschen vom Mikro weg. Das okay. War gerade ein bisschen übersteuert. Doch, ich mag die Europäische Union, ich mag dich auch, aber ein bisschen weg vom Mikrofon. 1,5 Meter Abstand zum Mikrofon. Hier ist ein Spiegel von dem Ramsdorf, habe ich mitgebracht, damit ihr euch das mal durchlest. Das ist nämlich ein ganz interessanter Artikel. Ist auch recht lang und erklärt das auch ziemlich im Detail, was er da meint und was er irgendwie meint, was wie funktioniert und so weiter, die ganzen Zusammenhänge. Das ist sehr interessant und auch sehr interessant war das Forum. Das ist im Prinzip jetzt nur mal ein Lesetipp von mir, was euch mal reinziehen sollt. Auch die Forumseinträge waren sehr, sehr interessant wirklich zu dem Thema. Kriegt da auch ein bisschen Gegenwind, aber es hält sich in Grenzen. Aber man lernt auf jeden Fall dazu. Hatte ich das auch eingereicht? Das war hier ja, ich glaub schon. Thema Biomasse, ne? EU hat sich, beziehungsweise Deutschland hat sich auf ein neues erneuerbare Energiegesetz, glaube ich, geeinigt. Eine neue Version und da wird die Biomasse wieder stärker gefördert. Ich weiß nicht, wer von euch den letzten Michael Moore-Film vielleicht gesehen hat. Da ging es ja um das Thema Biomasse und Biomasse wird eben ja in der Regel aus Holz einfach hergestellt. Irgendwie einfach Bäume abhacken zur Not, ne? Wenn es nicht anders geht. Und das ist natürlich irgendwie, selbst wenn das natürlich ein schnellerer Speicher ist als jetzt die Kohle, was CO2 angeht, aber trotzdem ist das ja kein guter Weg, sozusagen das ganze Holz dann irgendwie zu verbrennen. Ja, und Holz verbrennen ist so ziemlich das Dreckigste, was es gibt. Das ist noch dreckiger als Diesel. Ja, kommen immer noch ein paar andere Sachen bei raus als CO2 nur, ne? Ja. Ja, und Feinstaub und so. Das ist ja auch der Kachelmann, ist ja ein großer Verfechter von, dass die Holzöfen so viel Feinstaub machen. Auf jeden Fall können sie dann am Ende irgendwie auf dem Papier, haben sie dann ihre Zahlen in Ordnung und da ist dann ganz viel Biomasse bei, die aber rumstinkt und Sauerei veranstaltet. Ja, was er hier gerade irgendwie sagt, ist, dass sie halt meinen, das wäre nachhaltig, weil ja so ein Baum natürlich wieder wachsen kann, aber das Problem ist, das geht halt absolut nicht schnell. Ne? Also der Zyklus, der dauert halt. Und allein deswegen lohnt sich das schon alles gar nicht. Ja, man muss natürlich insgesamt auch sehen, dass nicht insgesamt die Waldmasse zu stark abnimmt. Dann ja, man könnte sich das so überlegen, zyklisch, so kurz nach Weihnachten, so ein paar temporäre Biomassekraftwerke für die ganzen Weihnachtsbäume, das vielleicht. Ja, ich finde es schon angebracht, dass man das eine oder andere Biomassekraftwerk hat. Aber dann, muss man ja nicht ausbauen, wenn man jetzt kein Holz über hat oder so, ne? Zum Beispiel. Wenn jetzt ohne Ende Holz anfallen würde, würde ich sagen, na gut, vielleicht ist das doch sinnvoll oder so. Aber ist ja nicht der Fall. Sieht ja, bei uns kommt so, ja, bei null raus ungefähr, was abgeholzt wird und was nachgepflanzt wird. Das ist auch eben auch nicht überall so. In Schweden sind sie, glaube ich, mit einem ziemlich dicken Minus dabei mittlerweile. Aber egal. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in der Corona-Verordnung festgeschriebene Feuerwerksverbot außer Kraft gesetzt. Deswegen will die Landesregierung dann nachbessern. Also das ist, die Politik lässt sich das nicht gefallen, jetzt hier vom Gericht offensichtlich, sondern sie bessern dann ihre Regeln nach, damit das rechtssicher gemacht werden kann, um das zu verbieten. Ja, und das Gericht sagt, das Verbot ist zu pauschal. Und der Meinung bin ich sowieso auch, dass dieses blöde Verbot einfach zu pauschal ist. Herrgott, was soll denn das, ne? Gut, dann gebe ich jetzt um die Krankenhäuser, die belegt sind, dadurch oder überlastet würden dadurch, aber die haben ja schon von sich aus gesagt, dass damit nicht zu rechnen wäre oder so. Ja. Ich finde es ein bisschen pein, ein bisschen pingelig da mit dem Feuerwerk, weil die Spaßmomente in 2020 waren schon ziemlich gering und da mal 2 Stunden zu böllern, das kann irgendwie auch nicht so schlimm sein. Ja, ich denke auch. Vor allem, wenn es draußen ist und so weiter. Sieht für mich halt auch wieder so aus wie so ein Ding, dass man eine Krise halt nicht never let a good crisis go to waste, ne? Also dass man die Krise halt eben ausnützt, um Dinge zu tun, die man sowieso schon die ganze Zeit fordert. Also letztes Jahr war das ja ganz groß im Gespräch, ne? Also dieses Ding mit von wegen, wir müssen Böller verbinden und verbieten und das ist doch total bescheuert und alt und bekloppt und schlimm für die Umwelt und so. Und das war ja dann sogar so lustig, Dass sie dann danach noch irgendwie, das hier bei Massengeschmack gab es dieses Video, wo der eine, der da auch immer Videos macht mit dem Holger da zusammen, der hatte irgendwie bei sich an der Küste, wurde da irgendwie gefilmt, wie sie da Müll aufgesammelt haben an der Küste und da kam dann ja irgend so ein Fernsehkameramann Ach, wie vom auch. NDR angerauscht und wollte auch die filmen. Und da hat er dann einen Kameramann vom NDR gefilmt, wie er die da filmen wollte. Und der hat dann sogar so eine Rakete da irgendwie hingelegt, damit er die filmen konnte, so nach dem Motto, hier Raketenmüll landet hier irgendwie am im Watt oder so. Und das ist dann, das ist ja also wieder genauso irgendwie, ne? Politik will irgendwas, vor allen Dingen die Grünen wollen irgendwas, und dann hast du da irgendwie Journalisten, die dann dafür sorgen, dass sie das entsprechende Bildmaterial haben, um dieses Ja, Problem genau. dann. In der Regel kriegen die anderen einen Auftrag, mit was sie zurückkommen sollen, mit was für Bildern. Ne? Also, So. mich stört es überhaupt nicht, wenn nicht geböllert wird, aber das ist nur meine ganz persönliche. Ja, Leute mit Tieren oder so stört das wahrscheinlich auch nicht, ja. Also es gibt Nein, nicht schon. mit Tieren. Ich Ja, bin dem ein. Haustierbesitzer stört das schon Ach häufig, so, ne? ja, Ja, stimmt, aber es ja. ist auch trotzdem nur 2 Stunden im Jahr. Mein Gott. Und die Tiere bisher auch nur Ja, Stunden. ich fand es Und bisher immer ganz nett, weil ich dann schon mal mit zu Hause Gitarre aufgedreht habe. Das lasse ich dann dieses Jahr wahrscheinlich auch bleiben. ja, in Köln haben sie ja vorgeschlagen, dass man Licht an- und ausschalten könnte um Mitternacht. Wäre auch nicht sinnvoll. Also, klack, klack, klack, klack, klack, Da klack. sollen dann einfach die Leute so Böller aus dem Fenster werfen, aus dem Hochhaus, dann passt es schon. Der Können wir Zug alle vor geht die Tür anscheinend. treten und klatschen wie in England? Ich habe eine andere Idee. Sollen da die ganzen Clans einfach mal ihre AKs ausleeren? Aber mit Ja. Abstand. Ich im Wald. Oh, wir sind noch gar nicht am Ende. In Holland hat einer einen Schlafsack gebaut, der, ja, wie soll man sagen, sowas wie ein Outdoor-Zelt auch gleichzeitig ist oder so. Also eine kleine Wohnung oder so. Ob die Leute denn noch andere Klamotten tragen, irgendwann weiß ich nicht genau. Ja, ist so Aber eine immer finde ich das ein Kombination bisschen. aus Schlafsack und ja, also allem halt so als Jacke. Schlafsackjacke. Ja, Jacke, genau, Zelt hätte ich jetzt vielleicht gesagt, aber Zelt steht natürlich nicht, weil Das ist aus das ja keinen alten Platz Zelten bietet oder so. gemacht, angeblich Genau, laut ist diesem aus alten Beitrag Zelten hier. gemacht und ja, ich finde es ein bisschen zynisch, aber gut, die Leute freuen sich, die so ein Ding kriegen, ne? Und von Und organischen Geflüchteten ja, geht das auch noch. aus den Ja, gut. Niederlanden. Die Herstellung, ja, läuft dann über die Flüchtlinge, die nähen Die können, aus den okay. Niederlanden Und das geflohen. Ganze, die Nee. verschenken die Dinger auch. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Die aus den Niederlanden geflohen. Wegen der Haschproblematik, ne? Die kriegen Mindestlohn angeblich laut diesem Beitrag. Also ich glaube Genau, nicht, aber die werden dass eher es nicht bezahlen irgendwer können, wenn er die bezahlt Dinger dafür, verschenkt, ja. ne? Die haben ja hier Irgendwer 350 bezahlt oder da auf sowas jeden geschenkt. Fall für. Irgendwer bezahlt dafür, ja. Du Wahrscheinlich schon. der holländische Staat, ne? Niederländisch jetzt Keine halt. Ahnung, ja. Ich weiß nicht, ob das hier drin stand, aber ja, ich meine, im Endeffekt, die Idee ist natürlich nett, aber Ja, es ist halt mal wieder so ein Ding, wo man sich so ein bisschen denkt, ist das nicht vielleicht doch zu gut, um wahr zu sein oder so? Na, also so ein bisschen gewisse. auf der anderen Seite gibt es ja auch schon so was Ähnliches. Das ist ein bisschen Ja. schwerer und ein bisschen größer. Das nennt sich Wohnung. Ja, eben. Ich dachte mir auch irgendwie, ist das denn wirklich jetzt ein adäquater Ersatz oder so? Ich meine, hatten sie dann einen Typen dabei in einem Video, das sie hatten, der gesagt hat, er will jetzt keine Wohnung oder so. Lebt zwar schon 10 Jahre auf Straße, aber will auch nicht irgendwie anders. Okay, gut. Ja, Muss man eben auch akzeptieren. es Man gibt auch. kommt da mit der Jacke vielleicht besser klar, aber es gilt sicher nicht für den Großteil, weiß ich nicht. Es gibt auch genug Leute, die auch einfach psychologische, so mentale Probleme haben, Ja. so Zeug halt und. Ja, das ist genau der Knackpunkt. Erstmal, ob das Ding wirklich so praktisch ist gegenüber sowas wie einem Schlafsack beispielsweise, ist Ja, eine schon, weil er Frage. irgendwie trockener ist oder so, ne? Und dann Meine ich das große angeblich. Problem ist ja, also ich gehe es mal von der positiven Seite an. Es gibt ja dieses Tiny Home Movement. Ja, also dass man irgendwie Ja, genau. für 1.000, 2.000 Euro quasi so ein kleines Häuschen, ein Raumhäuschen nach amerikanischen Baustandards, sage ich mal, baut. Und da gibt es halt so eine Bewegung weltweit, dass halt irgendwelche Spender ganze Dörfer davon quasi anlegen, Ach so. nach Genehmigung natürlich mit den Regierungen. Und da können dann 50, 60, 70 homeless people halt oder Obdachlose halt leben und können da, ich sage jetzt einfach mal, machen, was sie wollen, weil das ja oftmals das Problem ist, ja, dass sie beispielsweise, wenn die drogenabhängig sind oder ganz viel trinken wollen oder sowas, dass sie halt ja nicht irgendwie Unterkunft bekommen deswegen. Und das ist ein Ansatz, der sehr gut funktioniert und der immer rege Verbreitung findet. Also mal ein positiver Ansatz. Tiny Home Movement. Funktionieren heißt aber in dem Fall auch, dass du keine weiteren Probleme machen. Aber damals sinnvoll angewandt. Bitte? So, funktionieren heißt aber in dem Fall auch, dass sie keine weiteren Probleme machen. Und nicht, ja, die wohnen dann da und leben da und viele Leute gehen dann da von dort aus zur Arbeit und resozialisieren sich dann wieder. Also das gibt es jetzt schon ein paar Jahre, deswegen haben die auch schon sehr gute Ergebnisse, deswegen verbreitet sich das ja auch über Amerika hinaus. Da gibt es auch noch das Tiny Job Movement. Dann gibt es deinem Tiny Haus. Ja, das ist wieder was anderes. Mit deiner Tiny Frau und deinem Tiny Auto. 3-Stunden-Job oder was? Ja. Mikrojobs. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ist auch nicht meins, aber ist was. Apropos Tiny, ja. Gegen Tiny gibt es auch was anderes, genau. Ja, hier gab es einen kleinen Fauxpas, eines pharmazeutischen Herstellers in Amerika. Der hat quasi, Viagra-Generika mit einem Antidepressiva vermischt. Und zwar einem einem ziemlich starken Antidepressiva. Ja, und die haben es relativ schnell glücklich gelernt, und aber ein paar tausend Einheiten sind rausgegangen. Und da gab es bestimmt einige lustige Überraschungen in die eine oder andere Richtung. Cool. Stell dir vor, du bist so depressiv, aber hast einen Ständer. Also okay. Ja, du bist ja auch nicht mehr depressiv, ne? Ist ja antidepressiver gewesen. Du bist ja noch nicht mal mehr depressiv. Umso besser. Gute Laune und ein Hoch. Willst du mehr? Nee, Antidepressiva mit Rektiles Zeug vertauscht, ne? Also mit Viagra halt, ne? Ja, ja. Heißt, du kriegst deine Antidepressiva halt nicht. Ja, genau, das meine ich ja. Bist du halt. Dass du da einen Mischwischer. Ich hab, guck mal, dieser prächtige, riesige Kübel. Das ist natürlich auch ein Therapieansatz, ne? Ja, wer weiß, ne? Funktioniert auf jeden Fall besser als Placebo. Alle sind zufrieden. Oh Mann. Das war das von vornherein, dasselbe Mittel. Ja, die Aufsichtsbehörde hat gesagt, man sollte doch bitte darauf achten, weil sollte man dieses Antidepressiva nehmen, während man Auto fährt, könnte man dann einen Unfall verursachen, weil es halt wirklich das... Weil sich was im Lenkrad verkehrt. Ja, und das ist halt besonders lustig, weil, zwischen den Speichen eingeklebt. Wenn du hinterm Steuersitz vom Auto und dann schmeißt du dir die Pille rein. Was wolltest du machen gerade? Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber gut. Die Leute da direkt im Auto so Antidepressiva nehmen, was auch nicht unbedingt das Beste ist, so im Fahren das zu machen. Ja, also solltest du das Antidepressiva nehmen. Und während des Autofahrens wirst du einen Unfall bauen, weil das stört da das Gleichgewicht Sinn. Weißt du was? Das macht einfach neue Märkte auf. Die sollen einfach Antidepressiva Viagra herstellen. Fertig. Ja, einfach mischen. Ja. Oder so eine Pillen-Lootbox. Ja, du weißt nicht, was drin ist. Ich habe eine Idee. Lass mal eine Impfung gegen Depressionen entwickeln. Oh. Also für beide Zielgruppen kann ich nur eins empfehlen. Einfach in den Wald gehen und entspannen. Das hilft gegen beide Idee. Probleme. Ich glaube, dieses letzte Segment war jetzt unsere Bewerbung für die nächste Naumann-Stiftungsdebatte. Ja, genau. Garantiert. Aber nicht nach 21 Uhr in den Wald, wenn es bei euch nicht erlaubt ist. Garantiert ohne Verschwörungstheorie. Nur die harten, harten Fakten, Kicher. Die Schnauze geht immer. Die Leute von der Naumann-Stiftung sollen auf das Safe Space gehen, dann sind sie sicher vor all den ganzen Verschwörungstheoretikern. Oh Mann, oh Naumann. Oh. Vertauscht bitte nicht eure Ideologien, das könnte böse enden. Genau. Lasst euch nicht canceln, lasst euch nicht biomassieren. Biomassieren. Jetzt erstmal wieder bei RTL Now an. Hashtag Operation Hitchens. Wir sprechen uns an Heiligabend, wenn ihr Lust habt, zu unserem traditionellen Warten aufs Christkind mit den Weltraumern. Wann soll das raus? Aber ich tippe mal so auf zwischen 2 und 3. Ich will auch nur erwähnen, Kulturmarxismus ist ein wichtiges zu sagen. Ja, lasst euch nicht gendern. Wir sind alle herzlich eingeladen. Lest Miete pro Kopf und geht auf that safe space. Genau. Und trinkt Hirschquelle. Bei mir im Kanal ist auch wieder ab und zu mal was los. Magazin. Zerschmettert, was der Freiheit dient, fördert, was sie schadet. Fördert, was er freit, schmettert, was sie schadet. Ja, was denn? Achso, die können wir vertauschen, ich aber nicht, oder was? Profix, du scheiß Naumann-Stiftung U-Boot. Geh weg. Diese scheiß Reime sind aber auch schwer zu merken, ne?